Freitagabend, 20 Uhr, die zwei Weltraumaffen sind da. Hallo Chris. Hallo, Mars. Hallo Chris. Hallo, Ja, Mars. danke. Heute ist der Helge Tag der getrauten Reinhold. Zweisamkeit. Helge Reinhold. Kannst du Heute verrückt werden? ist der Tag des Wartens auf seine Freunde, oder Heute ist der Tag der Leute, die nicht kommen, wo sie gesagt haben, sie kommen. Nee, was? Spaß, der Mammon kommt gleich. Und das Fragezeichen, das steht für andere Leute, die zugesagt haben, aber bisher noch nichts gepiept haben. Der Einzige, der entschuldigt fehlt, ist der Preis. Und unser Mystery-Gast hat sich noch nicht geäußert. Aber genau wie der Mr. Jaser75 im Chat sagt, ihr seid nicht allein, wir sind doch auch da. Das Das ist sehr stimmt. schön, dass ihr auch da seid. Wo auch viele Leute waren, war die Republika RP23. Glücklicherweise die Jahreszahlen nicht, das wievielte Mal das durchgeführt wurde, hoffentlich, oder? Wie oft, wie lange gibt es sie überhaupt schon? Diesen Ausbund der Freude, dieses. Ja, ich Muss glaube, mal das werden nachgoogeln. bald 20 Jahre tatsächlich Ach sein. du Scheiße. In ein paar Nicht Jahren. wirklich, oder? Doch, ich glaube, die haben irgendwie angefangen 2006 oder so. 2000. 2007, oh mein Gott, 2027 wird ein Fest. Oh, da werden wir richtig Spaß haben. Ja, wir verfolgen das ja auch schon sehr lange. Und ich glaube, es war so ziemlich seitdem sie umgekippt sind, so 2015. Davor habe ich eigentlich jetzt noch nichts großartig Anstößiges gefunden. Aber das Ganze ging halt los, so bei uns ja auch mit diesem spektakulären Talk von Frau, na, wie ist sie, die Feministin? Wie Wiezorek, genau, ja. Wo sie uns ja ein vorgeheult hat vom bösen Gamergate, das die Leute verfolgt. Und seitdem haben wir sie bei uns auf dem Radar. Und lassen sie Und nicht mehr da los. taucht Und sie jeden Mai immer wieder auf, ja. wie ein Uhrwerk. Und wir gucken mal, was länger hält, die Republika oder wir. Ah. Ja, gute Frage. Ja, und dieses Mal Aber fangen wir auch mit am Anfang quasi an. Aber keine Angst, wir gehen nicht alle, weiß ich, wie viele 100 Talks jetzt durch. wir gucken heute den ersten Tag, der ist ungefähr 10 Stunden lang. Das heißt, wir werden eine Zeit lang hier sitzen. Nehmt euch frische Wäsche zum Wechseln mit, was zu essen, was zu trinken, all die Sachen, die man braucht, wenn man irgendwo mal 2 Wochen bleiben will. Genau. Ja, es handelt sich um das Willkommenspanel, wo uns die Herrschaften, die dann sich das Ganze ausgedacht haben, nämlich Herr Häusler und seine bessere Hälfte, Herr Beckedahl und Herr Gebhardt, die stellen uns die Wer sind diesjährige. denn diese Leute? Weißt du was über die? Also Johnny Häusler ist ja, glaube ich, bekannt geworden über diesen Spreeblick-Blog, oder? Das hat er ja auch immer noch als sein Icon da bei Twitter, glaube ich. Das war ja so einer der ersten Blogger in Deutschland oder bekanntesten Blogger. Aber Beckedahl und also dieser Gebhardt war, wenn ich mich richtig erinnere, das hat er, glaube ich, in dem Panel mit Herrn Lindner erzählt, jetzt bei der Republika dieses Jahr, der war mal in einem Start-up von Lindner beschäftigt, wo es auch um irgendwelche Internetgeschichten ging. Irgendwas mit Computern wollte man da machen. Und Eins von den Startups, die nicht so gut gelaufen die sind, nicht so gut wahrscheinlich. gelaufen sind, ja. Und der Beckedahl ist Netzpolitik.org, Ah ja, ne? Netzpolitik, genau. Netzpolitik, ja. Genau, da kommen die Herrschaften her. Wir haben sie aber nicht gefragt, wo sie herkommen, weil das wäre wiederum rassistisch gewesen. Ja. Welcome everybody, it's Republika Time. So ist es. Dann hören wir mal rein, wie sie uns das schmackhaft machen, was wir dieses Jahr alles erfahren. Und dass wir nächstes Jahr den sündhaft teuren Weltraumpavillon dort aufstellen. Aber das sind wir noch in Verhandlungen. Aber wir sind doch Teil der Zivilgesellschaft, also es muss doch eigentlich umsonst gehen, oder? Das ist eigentlich ein gutes Argument. Gebhardt war Bundessprecher der Grünen Jugend, sagt der GS im Chat. Auch ein Okay. interessantes Detail. Ja gut, dann steigen wir mal ein. Ich halte mir einfach die Ohren zu. Hallo zusammen! Hallo Berlin! Gott, kann ich vorausschicken, Hallo liebe dass Leute! ich Berufsjugendliche ganz schrecklich finde? Ich finde es würdelos. Ich meine, ich bin auch jemand, der nicht wirklich erwachsen geworden ist, aber ich hüpfe nicht auf Bühnen rum und tue so, als wäre ich noch irgendwie 19 und bei einem sterbenden Musiksender beschäftigt. Die nicht aus Berlin sind, wahrscheinlich die meisten hier. Herzlich willkommen zur Republika 23. Schön, dass ihr alle da seid. Mensch, ist das schön. Letztes Jahr war die Bühne da und dann war ja alles so ein bisschen zerfasert. Da saßen zwar auch viele Leute, aber jetzt das heute mal so als Ganzes zu sehen, ist wunderbar. Schön, dass ihr alle da seid. Frisch seht ihr aus. Es ist ja auch noch Montag. Da hat man auch Energie, konnte gestern irgendwie schön abschalten beim Tatort und vergessen, dass man lebt oder so. Und heute dann wieder mit vollem Elan hier zur Republika kommen. Ich freue mich tierisch, dass ihr alle am Start seid. Und wir haben drei exorbitant aufregende Tage vor uns. Und das große Thema, um das es dieses Jahr gehen soll, ist Cash. Diese Republika steht unter dem Motto Cash. Wir reden über Kohle, wir reden über Wirtschaft, wir reden über alles, was mit und oder um Geld verdienen zu tun hat oder überhaupt mit Geld. Wie zahlen wir heute, morgen, gestern? Was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Lösungen? Gerade in Deutschland ein sehr beliebtes Thema, wenn man mal versucht, irgendwo mit Karte zu zahlen. Da erlebt man öfters noch. Ich war neulich in London, da kann ich sogar irgendwie einen Straßenmusiker meine Karte hinhalten. Das geht Ja, hier aber aber bei weitem noch nicht. Also. in Deutschland kann man ja nirgendwo mit Karte zahlen. Also praktisch unmöglich. Gibt auch nicht dieses neue Ding, wo du die Karte nur drüber ziehen musst und so. Das ist in Deutschland alles. In Deutschland geht gar nichts vorwärts, wenn die Republik alles nicht managt. Das ist Höre noch ich da. Neuland, ja. Es gibt eine Menge zu bereden über dieses Thema. Wir werden auch viele Lieder hier in der Zwischenzeit hören auf der Bühne, die von Geld handeln. Wir haben eine Playlist mit den größten Liedern über Geld zusammengestellt. Einer meiner großen Lieblingssongs über Geld war immer Ich bin reich von den Ärzten. Ich weiß nicht, kennt das irgendwer? Kennt irgendwer den Song Ich bin reich? Ah, nur sehr wenige. Da singt er an einer Stelle, ich bin Freischwimmer und ich habe mein Leben lang verstanden, er singt, ich bin fleischbemalt, was für mich erschreckend viel Sinn gemacht hat, als ich es damals gehört habe. Aber jetzt, wo ich es besser weiß, nicht mehr. Aber ein Mann, der die Ärzte in den 80ern schon begleitet hat, sich dann von der Musik so halb abgewandt hat und zu uns ins Internet gekommen ist und sich mit drei anderen Leuten diese wunderbare Veranstaltung, auf der wir hier sind, ausgedacht hat, ist jetzt hier, um die Eröffnung der Eröffnung zu zelebrieren. Ein Riesenapplaus für Republika-Gründer Johnny Häusler. Applaus, Applaus, Applaus, Applaus! Gott, oh Gott, was für eine traurige Gestalt das war gerade. Also, das war so uralte, abgestandene Witze, wie das mit dem Montag, dann ein bisschen edgy sein, wegen dem Tatort, und es war alles, oh, unangenehm. Außerdem ist Money von Pink Floyd ja wohl der einzige Song über Geld, der wirklich. Guten Morgen, Republika. Jetzt für euch auch nochmal. Für die, die uns nur zuhören, auf seinem T-Shirt steht Cash. Und nicht Johnny. Nee, ist zwar auch schwarz, aber nicht Johnny. Er ist nicht der Man, der around kommt. Aber er ist ja Johnny. So, er ist Johnny, aber eigentlich, ne? Also schon verrückt. Ja, willkommen in unserem Supermarkt der freshen Ideen. Weswegen wir bei dieser Eröffnung ein paar Sachen anders machen. Habe mich übergeben. Oh mein Gott, alles voller Kotze hier. Supermarkt der freshen Ideen. Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht so. Also wenn ich das schon teilweise selber schreiben könnte, was eure Leute da verzapfen jedes Jahr immer wieder. Ich meine, der Neoliberalismus allein schuld, bla bla. Na, also, frische Ideen, ja, ist sehr fresh. Ja, ganz fresh wie aus einer Konservendose, aus einer Tin Can. Genau. Ja, frische Ideen. Frische Ideen wie Ja. lass mal mehr Windmühlen bauen und In der Verfilmung wird der von Steve Buscemi gespielt, glaube ich. den Reichen ihr Geld wegnehmen und so. Frische Ideen. Ist, vielleicht sagt er auch noch nice gleich, dann, und dann hat er die jungen Leute voll in der Tasche. Das machen als in den letzten Jahren. Ich würde euch was erzählen. Die Planung der Republika geht meistens im Herbst los. Mit der Mottofindung. Das Motto kommt sehr häufig von Tanja. Und wenn wir dann das Motto haben, ja, naja, hätte ich eine bessere Pause machen müssen. Wenn wir das Motto dann haben, wird es aber für uns und das Team erst richtig spannend, wenn auch ein Design steht, weil das macht das Ganze greifbarer. Und bei dem Motto Cash. Ja, was meint ihr, was hat es mit dem Design auf sich? Woran soll es das hängen? Körbeweise Geld irgendwie. Körbe ist schon mal gut. Ja, der arme, wer war es hier? Der Dan, glaube ich. Nee, nicht der Dan, irgendwer anderes. Ist schon ganz schrecklich. Schon im Stream am Sonntag war der ganz schrecklich. Oder bei dem Republika-Stream von diesen Kisten Aber die irritiert. Kisten haben sie echt immer. Also die sind nicht Echt? neu eigentlich. Ja, diese Kisten haben sie immer. Sagt er auch gleich. Ah, okay. Das habe ich. Ich glaube, ich habe die noch nie wirklich gesehen. Vielleicht war das Theming früher besser. Vielleicht. Will uns dieses große grüne Ding da im Hintergrund sagen, dass die Republika so eine Art Sonderangebot ist? Das ist gar nicht mal so falsch. Ja, hören wir mal. Ich habe mir überlegt, okay, was könnte dazu passen visuell? Klar, Supermarkt. Deswegen Neonfarben, schreiende Angebote. Danach müssen wir das Ganze dann in den Raum übertragen, also hierhin. Und dann haben wir gedacht, Großmarkt. Wir haben doch diese tollen Bäckerkisten seit vielen Jahren, die wir auch deswegen schon so lange haben, weil wir wenig wegschmeißen wollen. Es kann also sein, dass es hier ein bisschen so aussieht, als müsste noch was bewegt werden. Und das ist Absicht, weil wir ja auch was bewegen wollen. Und außerdem haben sich die Bäckerkisten nach. Oh, das geht jetzt nicht so weiter, Chris, oder? Ich fürchte schon, ja. Waterboarding oder die chinesische Wasserfolter. Man hat ständig schon Angst vor dem nächsten Bonmot, das er droppt. Ja, ich habe einfach am ersten Tag diesen Stream von Stage 1 genommen, ganz zurückgespult am Abend und auf Play gedrückt und dieses da hat mich begrüßt. Und da Oh. habe ich schon gedacht, ja, es ist soweit. Und nach denen kam ja dann diese Dame, in die wir letztens schon reingehört hatten, Das diese auf ist Englisch von fresh, Signal. wirklich. Das ist fresh. So Ja, super fresh. alte Harald Schmidt-mäßige Late-Night-Show-Witze machen. Das ist fresh. Badumts fehlt noch. Nach den vielen Jahren jetzt endlich mal einen Platz auf der Bühne verdient. Die Waren haben wir weggelassen. Aber hinter der Tribüne, habt ihr vielleicht schon gesehen, gibt es eine große Wand, ein riesiges Regal mit leeren Behältern, die könnt ihr dann füllen. Ja, das ist die Republika. Die Waren haben wir weggelassen. Wir verkaufen euch hier die Füllung für eure leeren Köpfe, oder wie? Oder vielleicht soll jeder was mitbringen, damit die dann ein Jahr lang davon leben können. So ein bisschen solidarische Volksküche oder so. Ja, der Rainer Tentakel sagt es eigentlich mit einem Satz, weil ihr nichts anzubieten habt, Fragezeichen. Wenn du nur leere Gefäße hast und da auch nur leere Köpfe sitzen. Ja, und Harald Schmidt hätte eine Peitsche genommen und fegegangen, du hast schon recht. Wahrscheinlich. Cash ist ein Supermotto, Monstermotto, riesig, komplex und emotional. Emotional deshalb, weil es aufgeladen ist. Es geht nämlich auch immer um Arm und Reich, um Haben und Nichthaben, um Ungerechtigkeit. Mir haben, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wie alt ihr seid, ja, über 20, mir haben meine Eltern damals immer gesagt, als ich ein Kind war, iss deinen Teller auf, weil die Kinder in Afrika haben nichts zu essen. Ich habe also früh gelernt, es gibt die Satten und die Hungrigen. Lag das an mir? Und jetzt, 50 Jahre später... Was? Was lag an 52 ihm? Jahre. Was lag an ihm? Ja, dass die anderen, hungrig waren. Ach so, dass sie nichts zu essen haben, okay. Ja. Okay. Ja, da hast du damals gedacht, das liegt das an mir, und jetzt seid ihr wirklich der Meinung, es liegt an uns. Also das habe ich als Kind eher so als Naturgewalt erlebt. Die Leute in Afrika haben wenig zu essen. Und das war irgendwie so. Ich habe als Kind mir jetzt nicht tiefgehende Gedanken gemacht, wie hoch mein Anteil an der Lebensmittelspekulation ist. Oder ganz ehrlich, ich war ein Kind und ich bin froh, dass ich eins sein durfte. Und weiß nicht, vielleicht projiziert er da auch ein bisschen komisch weit zurück, keine Ahnung. Ja, und auch mit diesen ganzen tollen Ideen, die da haben von Landwirtschaft ohne Pestiziden und solche Sachen, da wird man auch nicht mehr Leute mit ernähren können. Später. Es ist so, dass mein Schwiegervater uns regelmäßig anruft und uns erzählt, dass es bei Aldi oder Lidl irgendwas im Sonderangebot gibt, was wir nicht brauchen, was wir auch nicht essen wollen. Und dann versuchen wir ihm zu erklären, dass er das eigentlich auch nicht braucht und vielleicht auch nicht essen sollte, wegen der Tiere, der Planet ächzt. Die Produktionsbedingungen. Ja, und dann bleibt's beim Aldi und beim Lidl liegen und allen ist geholfen, oder wie? Dominanz der Discounter und so weiter. Aber liegt das an ihm? Irgendwie schon. Natürlich hat das Konsumverhalten der Einzelnen immer auch Einfluss auf den Markt, Angebot und Nachfrage. Und wenn die Wohnungen knapp werden, dann steigen die Mieten. Und das Gas ab. Wenn die Wohnungen knapp werden, ja. Warum werden die Wohnungen denn knapp, habe ich mich damals gefragt. Ja, auf jeden Fall nichts, was so Leute unterstützen, die zur Republika rennen. Nö. Abgedreht werden muss oder wegen Krieg nicht mehr so vorhanden ist wie vorher, dann steigen die Heizkosten. Wenn die Lieferketten wegen Pandemien gestört sind, steigen die Kosten für Lebensmittel. Es wird also... Ja, und wenn... Wegen Pandemien gestört. Und wenn wir Atomkraftwerke abschalten, dann steigen die Kosten für Energie. Aber muss ja auch keiner bezahlen. Können wir alles, wenn wir den Menschen ganz schreckliche Angst um ihre Kohle machen, dann fällt die Kauflaune und dann stagniert die Wirtschaft. Aber tja, bin ich daran schuld? Alles teurer für die, die sich zum Bezahlen anstellen müssen und die dann weniger Geld haben. Die Immobilienbranche aber, die großen Energieversorger und die großen Discounter haben in den letzten Jahren Milliarden Mehrgewinne eingefahren. Trotz der Krisen und manche sagen... Die großen Energieversorger, ja, Merit-Order-Prinzip oder wie? Weil es so teuer ist wie euer Ökokram. Das teuerste halt. Bisher gewesen. Und jetzt ist es Gas. Gas, was wir ja alles haben wollten als Brückentechnologie. Wegen Transformation und so. Weil man nicht einfach was abschalten und weglassen kann, für das man noch keinen Ersatz hat. Sagen, wegen der Krisen. Die Superreichen werden reicher. Wir sollten also vielleicht aufhören, mit dem Finger auf uns gegenseitig zu zeigen und die Schuld im Klein-Klein zu suchen, wenn die Probleme doch ganz offensichtlich im ganz Großen liegen. Dazu gehört. Ja, wir sollen nicht auf uns zeigen. Wir sollen auf die Superreichen in Anführungsstrichen zeigen. Mhm, und wenn du Globalist sagst, bist du Nazi und gehörst aus dem Amt entfernt. Schon klar, ich verstehe das, Herr Beckedahl. Ja, und die großen Energieversorger. Wie viele öffentliche Energieversorger gibt es denn? Es tut ja so, als wäre das irgendwie das Riesending von irgendwelchen Konzernen nur. Naja, gut, die meisten sind ja schon Konzerne, irgendwelche. Wie heißen die? Gazprom und E.ON und wie sie nicht alle heißen. Ja, aber es gibt auch reihenweise kommunale Energieversorger. Ja, aber das sind ja die Kleinen, die haben ja nicht, im Normalfall nicht die großen Kraftwerke und nicht die großen Netze. Ja, aber die gibt es ja auch. Und da gibt es auch nicht wenige von. Also Es wird jeder, der in der Branche arbeitet, wird sich in den letzten Jahren die Hände gerieben haben, halt. ja, keine Ahnung. Die Preise sind halt teuer, also. Gehört eine Zeit. Danke. Dazu gehört eine Zahl, ihr kennt sie alle, 1% der Weltbevölkerung besitzt die Hälfte des weltweiten Vermögens. Das haut mich immer Und um. du bist einer davon, Johnny. Und fast jeder in Deutschland ist einer davon, so ungefähr. Die Devise zur Weltrettung müsste also vielleicht gar nicht heißen, iss deinen Teller auf, sondern eat them. Nein. Keine Sorge. Ach. Bugs? Wir Bugs? täuschen, wir täuschen. Wir täuschen den kommunistischen Wahlspruch an und sagen dann aber, nee, das sage ich hier nicht. Ne? Zwinker, zwinker, oder was kommt jetzt? Lacht in In Klammern. Klammern lacht, ja. Liebe anwesende Multimilliardärinnen und Multimilliardäre, hier wird natürlich niemand gegessen. Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder für vegetarisches Catering entschieden. Und außerdem. Kann man den bringen? Ja, ne? Und außerdem haben wir in guter Tradition. Ja, vegetarisches Catering. Wie Bei sich einer die Republika Bratwurst natürlich weder ergebens? Sexismus, noch Rassismus, noch Antisemitismus ein Platz, sondern wir distanzieren uns auch von der Scheußlichkeit des Klassismus, weswegen wir alle Superreichen einladen, Teil der Lösung zu sein. Ja, für 300 Euro fürs Ticket. Also, Die nehmen doch ein VIP-Ticket, ihr ja, Superreichen. aber wir distanzieren uns vom Klassismus, ja. Also. Aber wir bilden eine abgefuckte Blase, die sich jedes Jahr wieder anmaßt, die Medien darauf einzuschwören, dass sie nur ein Narrativ zu verbreiten haben. Ja, und wir distanzieren uns von Rassismus und Sexismus, würde ich auch nicht sagen. Weil da wird ja der gerechte Kampf gekämpft und den kämpft man natürlich auch gegen Männer und so, ne? Also. Ja, oder gegen TERFs, wie man neudeutsch sagt. Ja, das auch. Oh, Johnny. Vielleicht anfangen mit Steuern zahlen und dann stolzer auf die Schulen und Krankenhäuser. Vielleicht anfangen mit Steuern zahlen, ja, weil ja in Deutschland auch kein Mensch irgendwelche Steuern bezahlt. Und weil wir auch nicht das, ja, das Land mit der höchsten Steuerabgabenlast auf der Welt sind. Vielleicht mal anfangen damit. Und jetzt kommt man mit Krankenhäusern und so ein Zeug, weil ja auch unsere Steuern für Krankenhäuser draufgehen, ne? Weil das ja auch mit Steuern bezahlt wird. Nee, es wird nicht mit Steuern bezahlt. Also nicht zum größten Teil. Es wird mit Geld aus den sozialen Sicherungssystemen bezahlt. Und dieses Geld für die sozialen Sicherungssysteme muss von Leuten bezahlt werden, die sozialversicherungspflichtiger Arbeit nachgehen. Johnny. Hallo, kann das sein, dass er sein Wissen aus dem Handy holt, Na, während er eine Rede hält? da hat er sich seine Rede drin eingeschrieben, wahrscheinlich. Inklusive der Ja. tollen Witze und so. Ja. Krankenhäuser zu sein, die von diesem großen Vermögen gebaut werden können, als auf die dritte Mahagoni-Yacht wie ein Staat. Ja, wie viele Krankenhäuser kannst du denn für so eine Republika bauen, Johnny? Also in der langen Zeit, in der es euch schon gibt, so viel öffentliches Geld, wie ihr da bekommt von euren Partnern, kannst du bestimmt auch ein Krankenhaus verbauen oder zwei. So über die Jahre hinweg. Aber hallo. Und ich weiß, dass viele das wollen. Ich weiß, das wollen viele, aber das wird der Markt halt genau nicht regeln, sondern dafür brauchen wir die Politik. Und zwar eine Politik. Eine Politik, die alle enteignet, ja. Und die reichen Leute sind die mit den Yachten. Also nicht die Leute, die das ganze Vermögen in irgendwelchen Firmen drin stecken haben. Und irgendwelchen Immobilien und irgendwelchen Sachen. Wir brauchen allerdings auch Stiftungen, ne? Lidl-Stiftungen oder so zum Beispiel. Eine Politik, die dem Bürger endlich mal beibringt, was er zu tun hat. Weil alleine macht das ja nicht. Ne? Und wir wissen es halt besser auch. Wir hier in Berlin, wir hier auf der Republika. Wir wissen es halt besser. Wir haben vegetarisches Catering. Genau. Also Mahagoni-Yachten sind doch, glaube ich, gerade im Angebot, vor allem Gebrauchte. Manchmal gehen die Leute auch pleite oder so, die sich übernommen haben mit ihren Yachten. Kommt auch vor. Ja, sind Weiß Yachten ja und nichts von. Privatflugzeuge eigentlich Tinnef, gerade wenn man sieht, was die Reichen für ein Virtue Signaling betreiben. Ja, natürlich. Ja, keine Frage. Aber es geht ja hier nicht um die Mahagoni-Yacht ist ja nur das ist nur hier halt der Zug, in den er einsteigt, um zum Sozialismus zu fahren. Am Ende geht es doch ums Auto, geht es ums Eigenheim, geht es um, was darf ich heizen und all die ganzen Fragen. Weil alles ist besser für die Umwelt. Alles ist immer besser für die Umwelt. Alles ist besser für die Gesellschaft, damit der Klassismus weniger wird. Warum kriegen denn die hochbezahlten Jobs? Warum losen wir die Gehälter nicht zu? Dann kriegt halt mal der 10.000 im Monat und der 3.000 und das wird dann immer ausgelost, wer was kriegt. Es wäre doch viel gerechter, als wenn immer die Leute, die viel leisten, Geld bekommen. Ja? Die ihre Verantwortung vor den Menschen ernst nimmt und die an einer lebenswerten Zukunft für alle auf diesem Planeten sorgen. Und da sind wir schon wieder bei Cash. Nicht zuletzt schreitet die Klimakrise voran bei Medien. Da sind wir eigentlich nicht bei Cash, weil ja gerade, wie ich eben schon meinte, die Sachen, der meiste Reichtum von den Leuten ist ja nicht in Cash. Der meiste Reichtum von den Leuten ist ja gebunden. In irgendwelchen festen Sachen und nicht flüssig auf dem Konto. Jo, das ist ein Und Politikerinnen, die Kosten des Abwendens der Klimakrise diskutieren, die Kosten ihrer Auswirkungen, wenn wir nicht handeln, aber oft unerwähnt lassen. Ja, von irgendwelchen super tollen Experten, die ihre Meinung darunter geschrieben haben, mit irgendwelchen Kipppunkten und irgendwelchen Ja, Geschichten. und wie ist das denn mit den Kosten, wenn die anderen einfach nicht handeln? Ich meine, immer das Gute zu tun ist zwar auch irgendwie löblich oder so, aber wenn man sich dann immer von den anderen über den Leisten ziehen lässt, hat es am Ende auch keinen Sinn. Dann hätte man lieber vielleicht von vornherein hart verhandelt oder so. Ja, das Wichtigste an der Sache ist halt eben, dass diese Kosten, von denen er da redet, wo man sich dann berufen kann auf irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Excel-Tabellen irgendwas eingetragen haben und deswegen der Ja, das Meinung auch. sind, dass Ja. dann und dann dies und das passiert, wenn wir nicht bis da und dann hin das und das tun, das ist halt keine Wissenschaft. Das ist hier Würfeln und Glauben. Und das Blöde ist halt, dass wir ein sehr gutes Beispiel dafür, was diese Modelliererei am Ende bringt, gerade vor Augen haben mit einem Haufen Impfstoffdosen, die wir bezahlen müssen, obwohl wir sie gar nicht haben wollen. Was am Ende, wenn der Klimawandel A vielleicht nicht aufzuhalten ist, wenn er B natürlich ist, wenn C der menschengemachte Anteil nicht so groß ist, wie immer behauptet wird, die Erfindungen gemacht werden, die in der Zukunft dazu beitragen, dass das eben nicht mehr so extrem ist. All diese Dinge. Und vor allem, was hilft es uns, die drei Atomkraftwerke abzuschalten, wenn ihr doch alle so dringend wollt, dass es besser wird mit dem CO2? Ja, da können ganz viele Leute besser schlafen, vielleicht. Ja, die können besser schlafen, weil sie das seit ihrer frühesten Jugend so haben wollen und Ja. sich einfach nicht eingestehen wollen, dass ihre ganze politische Laufbahn auf einer Lüge basiert. Wenn Deutschland die gesetzlich vorgeschriebenen Klimaziele nicht erreicht, dann werden die Strafzahlungen aus Steuergeldern so immens hoch werden, dass nichts mehr übrig bleibt für Ja, Krankenhäuser und sicher. Schulen. An wen Wir sollen wir dir denn zahlen? Wir schreiben uns auch Gesetze, die nicht erfüllbar sind. Deswegen müssen wir hinterher auch die Probleme dann damit Habt ihr eigentlich austragen. noch in Erinnerung, was das letzte Mal passiert ist, als man Deutschland einen echt üblen Vertrag aufgehalst hat, der Armut bis in die 18. Generation? Ihr wisst noch, was damals passiert ist, oder? Stichwort Versailles und so. Nur mal so als Tipp. Ja, es ist Wissen Sie schon vielleicht auch wild, nicht, ich ne? weiß es nicht. Ne? Manchmal glaubt man, sie wissen es vielleicht nicht. Ja, die würden ja dann sagen, wir wenden das ja jetzt ab. Weil wir jetzt auf der Republika kein Fleisch mehr essen und so. Ja, genau. Wir tun unseren Teil, oder was? Kicher. Und dann nach Lanzarote für einen Kurzurlaub und im Winter nach Bali. War ja nur ganz kurz. Ja, war ja auch. War ja nicht als Republika-Gründer. Nee, ich weiß nicht, wo er in Urlaub auf jeden Fall. Vielleicht ist er auch wirklich einer von denen, die sagen, ich fahre in den Spreewald, weil da ist auch schön. Kann ja sein. Aber statt gemeinsam über diese und viele andere Tatsachen zu diskutieren, Lösungen zu suchen... Was gibt's da zu diskutieren? Du hast doch gerade gesagt, wie es ist. Ja, genau. Ist alternativlos. Was willst du da groß lassen? Ne? Ja. Dann können wir jetzt darüber diskutieren, ob wir jetzt kein Fleisch essen dürfen, gar kein Fleisch essen dürfen oder überhaupt gar niemand Fleisch essen darf. Und eigentlich ist, wenn wir eine Lösung suchen, ist überhaupt gar niemand darf das. I could save some bucks if someone is in. Ja, du kannst es als Diskussionsgrundlage für die Excel-Tabelle nehmen und dann die einzelnen Eintragungen da kritisieren oder so und sagen, ich habe aber einen Experten, der weiß das anders, er sagt das anders oder so. Ja, nur im Endeffekt ist das auch so ein Klein-Klein, über das man auch keine richtige Diskussion führen kann, weiß ich nicht. So Quatsch. Es gibt ja auch schon wieder Bestrebungen, da halt auch noch härtere sprachliche Regeln anzulegen. So nach dem Motto, wer den Klimawandel öffentlich leugnet oder die gefälschten oder geleugneten Klimawandel im Umlauf bringt und so. Wer weiß, vielleicht sehen wir das noch in unserem Leben, dass solche Dinge auch noch bestraft werden, weil du gesagt hast, nein, ich glaube einfach nicht, was ihr sagt, weil die Alpenpässe waren bei den Römern auch schon mal frei. Also es ändern sich einfach Dinge und es gibt so eine große Sonne in einer gewissen Entfernung von unserem Planeten. All diese Dinge. Ja, da bist du demnächst direkt Desinformations, wie soll man sagen, schuldig. Wahrscheinlich. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sowas versuchen durchzudrücken. Ja, bei der EU sieht man ja so entsprechende Bestrebungen. Ne? Emotionale Erpressung, monetäre Erpressung, Erpressung mit Angst. Ich finde das schon ganz schön, also ist wie so ein Kartell. So ein bisschen. Ja, vor allen Dingen bezeichnen sie das immer als Anreize, das stört mich ja so, ne? Weil ein Anreiz ist eigentlich was Positives, ne? Ein Anreiz ist irgendwie eine Prämie oder sowas, aber nicht die Vermeidung von Strafe, von Bestrafung. Also, das ist kein Anreiz für mich. Setzt auch hierzulande ein geradezu ekelhafter Trumpismus ein. Bei einigen öffentlichen was Stimmen... Was ist das? Ja, ein ekelhafter Trumpismus. Was ist das? Das ist das, was die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft macht am Samstagabend. Ja, das ist super schlau irgendwann mal eingefallen. Ja. Das Wort Trumpismus, ganz wunderbar. Das kann man direkt sagen, dass die anderen Leute halt verblendete Ideologen irgendwie sind. Muss man denen nicht mehr zuhören. Muss man nicht mehr gucken, ob eventuell einzelne Dinge richtig sind und nicht alles Quatsch ist oder so. Muss man nicht abwägen. Muss man sich nichts anhören, muss man einfach nur sagen, oh, du bist einer von den Trumpisten. Der Trumpist. Ja, bescheuerte Polemik, das ist vielleicht das, ne, was er da meint. Und ja, sind ja zu Genüge auch selber drauf, genau. Und in Trump ist ja alles drin. Rechtsextrem. Genau. Literally Hitler. 6. Januar. Russland. Okay. Ist alles drin, kannst du alles. Grab them by the... Nordkorea. Ja. Nordkorea. Ja, hat er auch mit Trump verhandelt oder nicht? Mit Trump war das nicht so? Ja, aber mit denen hat er sich ja nicht eingefreundet. Oh. Ja, okay. Werden Lügen verbreitet und Scheinfeinde konstruiert. Ja, auf der Republika vor allem. Das ist Trumpismus vielleicht. Dann seid ihr ja mittendrin, ne, Johnny? Nee, Alter, nee, Johnny. Wer konstruiert denn da seit spätestens 2014, 15 Feindbilder? Das sind ganz allein ihr. Weiße Leute, nicht diverse Leute, Cis-Menschen, Heteros, TERFs, Wiese, gib ihnen Namen. Ja. Ey, Mann. Und wir alle wissen, dass die politischen Gewinnerinnen solcher Lügen und Spaltungskonstrukte immer nur die Rechtsextremen sind. Aha. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee. Weil das also ja auch überhaupt nicht. Die russische Revolution hat den Leuten überhaupt nicht irgendwie blühende Landschaften versprochen, nur um dann die Macht an sich zu reißen, alles zu zentralisieren und die Leute zu knechten. Das ja, euer machen immer nur die Rechten. Ist auch keine Bauernfängerei, ne? den Leuten zu sagen, so, ja, euch geht's nur schlecht, weil ihr benachteiligt werdet an allen Ecken und Enden. Von den Privilegierten und so. Soziale ja, Gleichstellung Gerechtigkeit, und Gender, das soziale sind keine Gerechtigkeit, Spaltungsthemen. Soziale Gerechtigkeit, Das soziale schweißt zusammen. Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ne? Die Energiekosten hochdrehen und so ist keine Spaltung der Bevölkerung in Arm und Reich. Nein, das ist egal. Nee, nee. Lebensmittelkosten hochtreiben ist keine Spaltung. Nein, ja, dann machen wir einfach nein. Umverteilung von den Bösen hier mit den Amaroni-Yacht. Haben wir ja gehört. Oder wir essen sie gleich. Ja, mit dem Klassismus. Ja, da werdet ihr schon sehen, was ihr von eurem Trumpismus gehabt habt. Hättet da mal gleich unser Lied gesungen. Wir haben es euch doch jedes Jahr gezeigt in Berlin auf unserer Konferenz. Da hat es doch an der Scheune gestanden. Hättet ihr den Text doch mal gelernt. Ja, an der Scheune oder an den Bäckereikisten. Oder an einer Scheune, die aus Bäckereikisten gebaut ist. Auf jeden Fall hat der Johnny schon mal klargestellt, was für eine Veranstaltung man ist, nämlich nicht auf einer rechten. Ja. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Er hat explizit Sexismus, Rassismus und Klassismus ja genannt. Ach so, okay. Die will er dann nicht. Ja gut, er macht es halt dann vielleicht mehrfach klar. Ja, und dazu fällt mir übrigens ein, der Herr Becke da, der hat irgendwie 2015 auf der Republika erzählt, dass, also da habe ich zum ersten Mal diese Formulierung Journalismus mit Haltung gehört. Das war auf der Republika von dem Beckedahl. Da hat er über sein Netzpolitik-Ding gesprochen und hat gemeint, es sollte ja allen klar sein, dass wir, also er und Netzpolitik, Journalismus mit Haltung machen. Und da hat er auch noch gemeint, so, ja, wir laden ja auch nicht jeden ein. Zum Beispiel keine Männerrechtler. Oder weißt du, was meine Großmutter zu Journalisten mit Haltung gesagt hat? Die hat die einfach Propagandisten genannt, weil das war nur ein Wort. Und dann war sie schneller fertig mit dem Satz. Was die Großmutter noch wusste. Ja, das hat richtig, also ich weiß nicht, ob das irgendein Amerikaner irgendwie gecoint hat, dieses Journalismus mit Haltung, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich habe das noch nicht auf Englisch irgendwie gehört. Das scheint so ein deutsches Ding ja, zu sein. Ja, passt aber zum deutschen Wesen sehr gut, finde ich. Also ich glaube ja, dass der Beckedahl sich mit dem de Maizière so ein bisschen angefreundet hatte. Der war, glaube ich, Innenminister so zu der Zeit, als der Beckedahl auch mehr zu sagen hatte oder mehr gehört wurde, sagen wir mal so. Und dass sie sich da irgendwie geeinigt haben, dass, keine Ahnung, dass sensible Sachen nicht rauskommen und dafür aber irgendwie Unterstützung gewährleistet wird oder sowas. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Ne? Also, die hat mich da so ein bisschen auf dem Schirm, dass sie da irgendwie zusammenarbeiten. Ist aber auch echt nur eine Vermutung von mir. Ja, okay. Menschen, die die Demokratie abschaffen werden, sobald sie an der Macht sind. Meint er die letzte Generation? Ja, wir haben oder keine wen Zeit. Meint er genau? Wir haben entweder Demokratie oder Zeit. Luisa. Ja. Hashtag Langstrecken-Luisa. Die Zivilgesellschaft abschaffen, oder wie? Davor haben sie, glaube ich, am meisten Angst. Sobald du halt das, was sie Zivilgesellschaft nennen, trockenlegst, weißt du, wie viele von den armen Schweinen auf der Straße sitzen? Ja, aber dafür kannst du, glaube ich, alle, die in diesem Saal sitzen, werden monetäre Einbußen haben. Kannst du ich habe das da angesichts einer anderen Thematik schon mal gesagt, aber wenn diese Leute dann alle arbeitslos sind, kosten die den Staat zwar auch Geld, das tun sie ja jetzt auch, nur dann machen sie eben nichts mehr kaputt. Und vielleicht machen sie einen Lehrgang und lernen programmieren. Well. Ja, und können dann auf einer neu eröffneten Republika von ihren Leistungen als Programmierer reden. Ja. Und nicht mehr. Ich meine, der Gesellschaft ja, genau. Programmieren. Ja. Sondern hilfreiche Dinge für die Gesellschaft. Das wäre doch mal schön. Nee, nee. Ich habe hier eine Tracking-App für Misogynie. Klatsch, Batman. So. Klatsch. Ich habe hier eine Melde-App für Antifeminismus. Klatsch. Ja, darauf läuft sie dann aus, ja. Am Ende schon. Oder ich sie machen halt so Spiele wie Depression Games, Quest oder. Fire Station oder wie das Schissding hieß. Von allen demokratischen Parteien und von allen demokratischen Medien ein starkes... Demokratische Medien. Demokratische Medien? Werden die gewählt? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen? Kann ich Ja, den Böhmermann abwählen? ich mache mich ja auch immer darüber lustig, dass diese Republika ja auch so eine Art Parteitag von der Medienpartei ist. Wahrscheinlich hat er deswegen den Eindruck, dass es da demokratisch zugeht Demokratische wird. Medien. Demokratische Medien, ja. Hat der RTL mal gefragt, was die dazu sagen? Ob sie sich als Lachen sich demokratisches kaputt. Medium sehen? Ja, oder auch die Leute hier von öffentlich-rechtlichen. Also klar, die Parteien Ja, haben da Einfluss und die sind irgendwo ist ja gewählt, ja. demokratisch, ja. Aber das war's dann halt auch, ne? Also Ja, und wenn ich letztlich. so Geschichten höre, wie sie der, wer war es, der Günther Jauch hat das ja erzählt, ne, dass Ja. der Kurt Beck irgendwie sich zurückgesetzt gefühlt hat, weil er irgendwie nicht genug im Bild war in irgendeiner Sendung Ja, im Jahresrückblick irgendwie. und dafür durfte er dann Themen setzen im Heute-Journal. Haben die, also so zumindest hat das so der Herr Ja. Jauch gesagt, ja, dass er dann hingehen konnte und Jo. sagen sollte, platziert bitte mal, keine Ahnung, die Erneuerung der Dingsbumstalsperre da in Tagesthemen, Ganz damit wir widerliche da irgendwie. Kungelei, ne? Finde ich Also, auch. und dann reden die von demokratischen Medien. Irgendwie Ja. sind das für mich eher Filzmedien irgendwie. Und diese Entgleisung vom Herrn Böhmermann zum Thema Frau Maischberger, habt ihr das alle mitgeschnitten? Ich weiß, sonst sage ich es auch Das für war die jetzt schon Zuschauer wieder, nochmal. der macht doch jede Woche eine Entgleisung. Erzähl, Die ich weiß, was Maischberger meine hatte hatte den Schruppalla von der AfD zu Gast. okay. Und er hat dann geschrieben, irgendwie, Ach ja, Maischberger habe lädt ich gesehen. Nazis in ihre Talkshow ein, damit in der Zukunft die Nazis Frau Maischberger noch in die Talkshows einladen. Ja. Also, completely unhinged. Wo ist denn das noch ein demokratisches Medium, wo so ein. Ja, also, man sollte das nicht machen, Leute, mit Julius Streicher vergleichen. Also, nicht, dass ihr den Böhmermann mit Julius Streicher, das darf man auf gar keinen Fall machen. Ich meine, geht der Aber Böhmermann davon aus, dass die Rechten bald die Macht ergreifen? Oder sonst ja, ergibt es doch gar keinen Sinn. das Natürlich haben geht ja er viele davon Leute aus. auch so nach dem Motto, gerade aus der rechteren Ecke haben dann gesagt, guck mal, selbst Böhmermann glaubt dran, dass die AfD irgendwie an die Macht kommt. Ja, das wird nie passieren am Welttag des öffentlichen Dienstes und der Beamten. Da können wir froh sein, dass wir die Beamten haben, auch wenn sie einen Arm Oh, haben. dafür zahlen wir ihnen auch Yeah. fette Pensionen, während Ja, aber Rentnerflaschen das ist der sammeln. Sinn und Zweck der Beamten, dass sowas nicht passieren kann. Tja, so viel dazu, ne? Ja. Okay. Hallo Preis. Hallo, freue mich hier zu sein. So, ich bin ein bisschen spät. Bündnis nicht nur gegen das Versäumen des Kampfes gegen die Klimakrise, sondern ein starkes Bündnis gegen Rechtsextremismus. Ja, wir brauchen nicht nur ein Bündnis gegen das Versäumen des Linksextremismus, sondern auch noch ein Bündnis gegen Rechtsextremismus, ja. Okay, der Dr. James 87 habe ich noch korrigiert. Der Böhmermann hat sogar von der Machtergreifung gesprochen. Er hat es nochmal ein bisschen garnierter gemacht. Wunderbar. Ja, die sehen halt die Umfragen, ne? Die sind dann Jetzt halt der wird mir auch Meinung. der Arsch auf Grundeis gehen. Weil ich meine, eine Sache, die wirklich immer passieren wird, wenn die AfD irgendwie nur ein Fitzelchen zu sagen hat, ist, dass halt solche Sachen radikal zusammengespart werden. Hätte ich auch Schiss. Ja, was ja auch nicht so einfach ist, weil sie das ja sich auch schon schön zurechtgelegt haben. Also dank dem letzten Urteil vom Verfassungsgericht müssen ja jetzt quasi die demokratischen Landtage alle zustimmen. Es sei denn, sie stimmen alle dagegen, wenn irgendwelche Beiträge erhöht werden. Und das ist ja auch schon mal wild, ne? Also, und von daher, ja. Also, solange wie man nicht in allen Landesregierungen dann drin ist, wird es schwierig, diesem System da irgendwie beizukommen. Ja, Ja. aber es ist ja nicht nur, dass die AfD hat ja auch eine Wirkung. Und wenn die Parteien irgendwann einsehen, zum Beispiel die CDU und die FDP, was schwer vorzustellen ist, ich weiß, jetzt gerade ist es schwer vorzustellen, wenn die irgendwann einsehen, dass es nicht mehr anders geht, als den Sachen auch nachzugeben, die Mehrheit der Menschen will. Und also gehört ja einfach auch dort sparen, wo es möglich ist und wo Sachen viel zu weit aufgeblasen sind. Ja. Ich meine, guckt man sich das an, dass man uns jetzt als RBB-Intendantin setzt man uns eine ehemalige Regierungssprecherin hin. Und die verdient dann wieder, was weiß ich, und muss eine lebenslange Rente von was weiß ich wie viel und keine Ahnung. Ja, das ist ja auch kein, das ist ja auch nicht neu. Also, das ist ja auch eben nicht neu, aber irgendwann werden es sein. Ich meine, wie dämlich das gelaufen ist, alle anderen sagen einfach, ach, wir stellen uns einfach nicht mehr zur Wahl und dann ist die gesetzt. Die ist ja nicht mal gewählt worden. Da muss ich dich korrigieren, die ist nicht gewählt worden. Alle anderen Kandidaten haben gesagt, wir nehmen nicht mehr an der Wahl teil. Alle haben protestiert und haben gesagt, gut, dann brauchen wir eine neue Wahlrunde, ein neues Auswahlverfahren. Und die haben einfach gesagt, nö, wir nehmen die. Okay. Ne, ja, selbst also, bis runter, ja bis runter in die unteren Gehaltsränge sozusagen, haben sich ganz viele Leute hingestellt und haben gesagt, das geht so nicht. Also die hat keinen guten Stand, wenn die Hälfte der Belegschaft von vornherein sagt, die Alte ist uns zugeschustert worden, die wollen wir hier eigentlich gar nicht und die wird auch nichts anders machen, weil es der gleiche Klüngel wieder sein wird. Viel Spaß. Tja, aber im Endeffekt Business as usual, ne? Also. Naja, ja, ich meine, aber, wie es so schön heißt, sie halten sich nicht mal mehr an ihre eigenen Regeln. Das ist halt das Problematische, es wird immer offener sichtbar und der Kaiser ist schon seit längerem nackt. Und die Regierung ist immer noch so, guck mal hier, cooles Outfit, was ich anhabe. Ne? Habe ich mir frisch gekauft und so. Niemand Niemand wird euch wählen, weil ihr mit Neonazis kuschelt. Sie werden immer das Original wählen und euch auslachen, im besten Fall. Ja, das ist wieder das Ding, definier mal Neonazi, definier mal Kuscheln. Ja, das ist halt alles. Alles, was uns gerade einfällt, was wir verkehrt finden, das ist Kuscheln mit Neonazis. Und auf der anderen Seite gibt es gar kein Kuscheln. Da kannst du auch alles machen, was die Linkspartei will oder so. Das ist alles kein Kuscheln und da wird auch keiner ausgelacht, weil er von der FDP oder von der CDU oder so irgendwelche grünen Ideen da übernimmt. Ne? Und da wird auch nie das Original gewählt, das geht ja immer alles nur in eine Richtung. Ne? Und da gibt es schon gar keine Extremisten irgendwie, die von sozialer Gerechtigkeit reden und von Klimawandel und so ein Zeug und halt meinen, dass man eine komplette Planwirtschaft dafür einführen muss, um der Sache Herr zu werden, Demokratie abschaffen muss, überhaupt alles. Aber das ist egal, da kannst du kuscheln, so viel du willst. Das sind ja die guten Menschen, die wollen ja nur Gerechtigkeit und so. Genau, und die gesamte Presse ist sich auch einig, ne? Die ist der gleichen Meinung, da muss man einfach nur noch schalten. Ja, umschalten im Kopf. Ja, der Häusler. Es braucht, da bin ich mir wirklich sehr sicher, ein Konsens zwischen allen demokratischen Parteien und den Medien. Kein Anbietern, kein Verständnis, keine Übernahme der Narrative von anderen Leuten außer uns. Narrative und Worte von Rechtsextremen, kein Fußbreit. Nur von denen. Ja, wenn so ein Rechtsextremer mal rechts hat, damit irgendwas, was er sagt, so die Wiese ist grün oder so, dann ja, bitte nicht recht geben. Das ne? ist ein Narrativ, einfach nur ein Narrativ, ne? Das war wieder dieses Ding. Die machen auf dieser Veranstaltung tagelang nichts anderes, als irgendwelche Fertigfloskeln da rauszuhauen. Wie in der Kirche, ne? Das haben wir ja schon in den letzten Jahren hervorgehoben, mehrfach, diesen Kirchencharakter von diesen Predigten, die da abgehalten werden. Das sind Narrative. Da ist überhaupt nichts orientiert irgendwie an der Realität oder so. Da wird projiziert ohne Ende, Feindbilder kultiviert und da ist es auch extrem, aber alles hübsch verpackt als Gerechtigkeit und Frieden und Überleben und Oma darf nicht sterben und der Planet darf nicht sterben und die Menschen leiden, gibt uns Macht. Das ist diese Republika-Veranstaltung da. Na, also. Ja, und irgendwie muss das jeder mal gesagt haben, damit die Leute zufrieden sind oder so, ne? Das ist auch ganz komisch, dass sie dann unbedingt mal ihr Gebet wieder hören möchten oder so, kommt das vor. Oma darf nicht sterben, aber sie ist eine alte Umweltsau. Nicht vergessen. Ja. Ja, genau. Lade Rettchen. Ja, und dieses Narrativding ist auch sowas, was ich zum ersten Mal auf der Republika gehört habe. Ja, und natürlich im Zusammenhang mit Gamergate damals aus dem englischsprachigen Raum. Aber ich glaube, die haben das auch so ein bisschen ins deutsche Vokabular reingebracht. Das heißt Narrativ, hier Narrativ, da Narrativ. Ja, auch das mit den Erzählungen, dieses Ding, das kommt auch, finde ich, aus dieser Ecke da. Das ist ja quasi das englische Wort für ich erzähle euch irgendwas. Ja, ja, schon, aber auch oft in deutschen Videos mit den Verschwörungserzählungen und wir müssen die Erzählungen irgendwie richtig machen. Also das ist auch ein beliebtes Wort bei diesen, bei der Klientel. Ganz schön weiß, oder? Wenn man so auf den ersten Blick, ich meine, man sieht die Leute nicht so richtig deutlich, aber ich sag mal... Die sind noch nicht mal in ihren Meinungen divers. Ja, ein bisschen Farbe, ein bisschen Farbe da. Ist aber schon dabei, also so auf den Haaren, ne? Aber ansonsten... Sonst sieht das sehr weiß aus, also muss ich schon sagen. Ja, 300 Euro für ein Ticket, ne? Ja, ist halt schon noch eine Sache. Aber gegen Klassismus und so. Warum lässt man nicht mal 200 marokkanische Jugendliche rein, wie sie am Wochenende in Sandford randaliert haben? Einen Supermarkt geplündert, Menschen mit Waffen bedroht und Frauen bedrängt haben. Warum nimmt man die nicht mal mit rein, so als Teil der Zivilgesellschaft? Würde ich gerne sehen. Ja, die haben ja noch keinen Verein gegründet. Vielleicht müssen sie das jetzt noch machen. Oh, war ja. Wer sich jetzt in parteipolitischen Eitelkeiten und populistischen Anbiederungen übt und dabei Rechte legitimiert, der verwirrt und teilt die Bevölkerung, die gerade jetzt bei den wichtigen Entscheidungen mitgenommen werden muss. Genau, diese Person teilt die Bevölkerung, nicht irgendjemand anders. Weil diese wichtigen Entscheidungen, die gerade getroffen werden müssen, welche sind das denn? Ja, wir sind doch immer nicht abgestimmt, nicht sauber. Die Menschen leiden wegen dem Klima und leiden in Zukunft noch viel mehr wegen dem Klima. Und deswegen gibt uns Macht. Ach so, ich dachte sowas wie Reallohnentwicklung, Lebenshaltungskosten, Mietkosten. Oh, jetzt kommt er wieder mit diesen rechten Erzählungen. Da werden alle jetzt mitgenommen. Alle werden mitgenommen. Ja, mitgenommen. Halt, wohin haben sie uns noch nicht gesagt, aber es geht irgendwie Richtung Sibirien. Ja, aber es ist ja sowieso alles die Schuld der großen Energiekonzerne und so. Ich habe gerade vorhin zugehört, ja. Ne? Die Energiekonzerne sind schuld, dass die Mieten so hoch sind. Wer denn sonst? Ja, jetzt nicht parteipolitisch teilen hier bitte. Ne? Die haben sich alle geweigert, Wärmepumpen einzubauen vor 30 Jahren. Ne? Alle nach Grünland Weigerungshaltung mitnehmen. Ist das. Ja. Das wäre eigentlich und eine wer die Idee. Sonntagsfrage, können wir denen nicht erzählen, dass irgendwo dieses geheimnisvolle Grünland liegt und dass dort alles voller Windräder steht und keine Tiere geschlachtet werden? All dieses wunderbare Hafermilch, so viel du trinken kannst. Auch der Tofu fliegt dir gebraten in den Mund. Ja, aber was ist mit den Windrädern? Die schlachten doch ein paar Tiere. Ja, ja, das ist ein rechtes ein Narrativ Mund. Und okay. Damit hörst du sofort Windräder, auf. Windräder, die drehen sich so schnell, dass die Vögel, die durchfliegen, quasi gebraten werden, während sie geschreddert werden. Und musst du aber es ist doch niemand in Grünland. Schreiben, ja. In Grünland ist doch niemand die Vögel. Jam. Weil die alle vegetarische, vegane Caterings haben. Stimmt, Sojavögel fliegen dann rum. Eben. Wer die Generationenfrage stellt, sollte sich schämen. Denn das ist destruktiv und das ist völlig unnötig. Denn das ist so viele Menschen hier gibt in diesem Land, die konstruktiv und nötig sind und die bereit sind, mit anzupacken. Das Land ist voll mit klugen, interessierten, kreativen, neugierigen Menschen, die Willen und Mut zur Veränderung haben, das und die anderen und die anderen sind alle Nazis. Stellt euch das mal vor, ganz ja, die müssen schlimm. Zurückbleiben, das ist egal. Ja, wir dürfen die Leute nicht teilen. Ne? Wir dürfen nicht die teilen. Leute nicht teilen, aber die bei uns sind, sind halt einfach cooler, wisst ihr, tut uns leid. Ja. Gott, die haben nichts gelernt seit der Schule. Nichts, außer Schulhof schubsen haben die drauf, ey. 17 Jahren Republika und 8 Jahren TinCon. Schön, dass ihr da seid. Ha. It's on you, wir sind gar nicht da. Und jetzt aber endlich. Schön, dass ihr da seid. 3000 mal 300 Euro Eintrittsticket, da freut er sich. Ja. Kann ich verstehen. Das Republika, da steht aber doch so, wenn ich es richtig verstanden habe, für so viel wie, dass man sich den Staat irgendwie zurückholt als Publikum oder so? Oder wie ist das gemeint? Republika kommt von Res Publica, die Sache des Volkes. Das war die Römische Republik. Und wie die geendet hat, wissen wir ja. Da hat jemand gesagt, es gibt Klimawandel, als er aus Gallien kam. Dann gab es Ärger, dann ist er umgekommen und sein Nachfolger hat dann gesagt, so, wir müssen jetzt radikal umbauen. Genau, und dann kam der Bruno, dann kam der Bruno und hat den Cäsar zum Salat zerlegt. Und das ist das Ende der Geschichte. Und deswegen ist dann auch, sind auch die Passstraßen, die während der Römerzeit überwindbar waren, weil der Klimawandel aufgehalten wurde, sind die Passstraßen heute Gletscher. Die sind doch alle von Elefanten kaputt getrampelt worden, oder? Oder ich glaube, das, was sie da haben, ist das heilige Römische Reich deutscher Nation, oder? Dafür könnte ich, dafür, da, da könnte ich mich für begeistern. Ja. Auf jeden Fall genauso. Gebt mir ein Schwert, ein Pferd, eine Rüstung, ich reite wohin ihr wollt, komm. Also worauf ich mit meiner Frage hinaus wollte, war so ein bisschen, ob sie denn überhaupt ihre Ziele auch ansatzweise da erreichen oder so können. Ja, Macht, den kriegen sie bestimmt. Ja, stellenweise, ne? Oder einzelne Leute vielleicht, ja. Der Daniel stellt eine gute Frage im Chat. Fühlt man sich eigentlich verarscht, wenn man 300 Euro für die Karte bezahlt hat und dann steht da 23 Euro? Da würde ich das auch nicht verstanden, 23, die Leute wissen natürlich, wie, dass das einfach nur cool ist und so. Fresh ist das. Hast du vergessen, was es Fresh halt ist? Er hat nicht das nice gesagt. Für unsere beiden Nachzügler ist eingestiegen mit, das Republika hat immer so viele freshe Ideen. Ist das vielleicht der neue Preis? Oder so? 23. Preis? Freust du dich? Ich finde das gut. Ich bin für das 9-Euro-Republika. Also ich meine, jetzt statt Kugel Eis, jetzt 23 Euro. Statt das machen wir. Wir kleben uns beim nächsten Mal davor fest und fahren an das 9-Euro-Republika. Fürs Klima. Oh ja, okay, nee. Und wenn nicht, dann malen wir das mit Farbe an. Ja, gegen den Sexismus. Ja genau, wir gehen da rein und sprühen die alle mit Farbe voll und sagen, ihr seid alle Rassismus, Rassismus und Klassismus. Ja. Genau. Das 9-Euro-Republika. Und Affismus. Ach nee, da sind wir dafür. Genau. Endlich ein paar Sätze zu diesem unfassbar, wirklich, wirklich tollen Programm, was das Team hier auf die Beine gestellt hat bei der Republika 23. Und das Programm wird euch was erzählen. Herzlich willkommen, Markus Beckedahl. Ich habe gerade gefragt, ob die Ingrid dann nicht da ist, dass das Programm dann so gut ist. Die Ingrid war da und der Vortrag ist online. Wir werden sie bald treffen. Guten Morgen. Ich kann nicht mehr, mehr Leute als gedacht. Ja, es freut uns immer sehr, nach vielen Monaten Vorbereitung eine Republika auf die Bühne zu bringen. Und es freut mich immer auch persönlich, so viele nette Menschen auf einem Haufen zu sehen. Das habe ich nur einmal im Jahr. Seit 2007 machen wir die Republika, um eine Frage zu diskutieren. In welcher digitalen Gesellschaft wollen wir leben? Wir haben in diesem Jahr viel mehr Schwerpunkte als in früheren Ausgaben. Eine ist, wie Johnny schon erklärte, ob wir in einer gerechten Welt leben. Und wenn nicht, wie wir eine gerechtere Welt anstreben können. Ja, Narrativ und so weiter. Ja, Mensch. Da haben wir es. Geht das denn überhaupt, gerechte Welt? Ist das überhaupt sinnvoll? Kann man auch mal fragen. Ja, so. Klar, die Bösen müssen. Die Welt ist von Natur aus nicht unbedingt gerecht. Aber, ja, ja, besinnen wir uns doch mal an die Anfänge von der Republika. Nur mal ganz kurz. Ursprünglich hatten die so Themen wie: Was macht das digitale Leben mit uns? Wie viel Einfluss hat der Staat über die digitale Identität auf uns? Wie sieht es mit Datenschutz aus? Wo werden die Leute im digitalen Zeitalter über den Tisch gezogen? Welche Systeme sind unsicher und sie werden trotzdem eingeführt? Ja, und heute ist es eine Veranstaltung mit Haltung, ne, mit politischer Haltung. Ja, sind auch die gleichen Themen, aber die Antwort lautet halt Neoliberalismus, Hassrede, noch mehr Neoliberalismus, irgendwelche Julian Reichels. Die Bösen halt. Haltet die Bösen. Wir haben es ja miterlebt, wie die Republika, genauso wie der Chaos Computer Club, beziehungsweise der Kongress zumindest, halt von diesen Themen immer mehr gekapert wurde. Naja, ich meine, wir kennen den Modus operandi. Wir waren Patient Zero als Gamer, mehr oder weniger. Also, wir wissen, wie das läuft. Wir haben das bei so vielen Vereinen gesehen inzwischen. Alles wird kaputt gemacht. Alles wird der gleiche Sludge. Perspektiven um Inflation, um Erbschaften, Care-Arbeit, Steueroasen, Scams, Verschwörungsunternehmer oder Kunstmärkte. Verschwörungsunternehmer, ja, das kann ich euch schon mal sagen. Das alles, was die meinen, was Verschwörungsunternehmer sind, ist eine Verschwörung von den Leuten da. Eine Verschwörungstheorie, dass das Verschwörer werden, die Verschwörungsunternehmer sind. Also, weil da war halt so ein Beispiel, wie sich auch schon mal bei Twitter verteilt, dieses eine Video vom Reichelt, was ich ja auch schon empfohlen hatte, wo er ja Sachen von Tagesthemen da zeigt über die Produktion von diesen seltenen Erden und so für den Elektrokram in China und was da für ein Dreck bei entsteht und für ein Strahlenzeug und so. Und das ist dann eine Verschwörung, was der da macht. Das ist irgendwie gelogen und da nur um damit Geld zu verdienen. So laut Republika-Vorträgen, die er angeteasert hat. Ja, oder Özdemir, der hat auch gesagt, die decken sich das alles aus und es stimmt. Kein Wort stimmt davon. Genau, nichts. Ja. Ist alles falsch. Früher hätten wir gesagt, ja, diese Formulierung. Ja, es ist Anbieterei bei den Eltern. Zu Cash gehört auch die Frage, wer unsere digitalen Bezahlinfrastrukturen kontrolliert und nach welchen Werten sie funktionieren. Ja, was wir damit natürlich meinen, nach welchen Werten die funktionieren, ist, irgendwelche Leute, die wir nicht mögen, haben ein Konto immer noch. Das kann doch nicht gehen. Und sie meinen natürlich auch, wem gehören die denn? Wer hat die denn mitgegründet? Ich habe einen Namen noch gar nicht gehört. Ich habe einen Chat-Teilnehmer gesehen, der $10,000 drauf gewettet hat, dass der Name Elon Musk fällt. Also er fällt von mir jetzt, aber das gilt natürlich nicht, weil auf der Bühne hat ihn noch keiner gesagt. Der ja, kommt ja auch kommt aus der Bezahl-Ecke. Das kommt gleich. Gleich geht's ja, sicher wird das kommen. Ich merke es irgendwie. Gleich geht's um Twitter. Aber das Überthema ist wahrscheinlich künstliche Intelligenz. Wir kennen es aus früheren Ausgaben der Republika, aber mittlerweile diskutiert die ganze Gesellschaft, weil es gibt auf einmal neue Werkzeuge, die wir hier wahrscheinlich auch vielfach lieben, uns damit auseinandersetzen, die ganzen kreativen Fähigkeiten und Möglichkeiten austesten. Und eigentlich war die digitale Welt lange nicht mehr so spannend wie jetzt. Das ist auf der einen Seite was Gutes, aber vieles wird sich radikal ändern, noch schneller als zuvor. Und wir sind noch nicht als Gesellschaft wirklich darauf vorbereitet. Insofern gibt es viel zu diskutieren zu diesem Thema. Welche Regeln brauchen wir? Auf welchen Werten basieren diese Systeme? Wer pflegt die Daten und zu welchen Arbeitsbedingungen? Sind diese Systeme gerecht oder diskriminieren sie? Wer betreibt und kontrolliert die dafür notwendigen Infrastrukturen, die ja auch viel Geld kosten? Ja, auch da wieder Spoiler. Natürlich diskriminieren die ganz schlimm, weil sie halt ja nicht 100% auf Linie sind, weil ja die Realität halt nicht den Bias hat, den man haben möchte. Und ja, deswegen ist das natürlich alles ganz furchtbar und aber ja, der Staat wird es schon richten, ne, wenn wir da die richtigen Fäden ziehen und die richtigen Regeln machen, dann wird das schon alles klarkommen. Also macht euch keine Sorgen, geht schon. Und die Diskussion und diese Diskussion und diese Veränderungen, die er da meint, die sind genau die Dinge, vor denen immer gewarnt wurde, sozusagen, was das Internet angeht. So macht man es nur kaputt, ja, ganz klar. Und wie beeinflussen diese Systeme unser aller Leben heute und noch mehr in der Zukunft? Wir brauchen Transparenz, ob eine KI eine Entscheidung getroffen hat. Wir brauchen Nachvollziehbarkeit, auf welcher Datenbasis, wieso, was entschieden wird. Und wenn damit Geld verdient wird, dann muss auch jemand haften, wenn irgendwas schief geht. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, wer haftet denn dafür, wenn wir diesen ganzen Klimawandel gar nicht brauchen? Wenn die Sachen, die ihr in eure Excel-Tabelle eingetragen habt, nicht so passen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, hat die Regierung aber nicht gemacht. Die Regierung hat Pfizer. Kannst du dich noch nicht mal gegen versichern, dass du das Freiheit versichert und ja. Ja. Dumm gelaufen. Ist es aber leider nicht. Eine große Frage ist auch, wie verbinden wir die beiden großen Transformationsthemen unserer Zeit, die Digitalisierung und den Kampf gegen die Klimakrise? Wie können wir eine nachhaltige digitale Welt schaffen, ohne mit der Digitalisierung die Klimakrise noch viel mehr zu entfachen? Wir spielen alle wieder nur noch auf dem Super Nintendo. Das braucht viel weniger Strom als eure hochgezüchteten PCs und die Spiele haben auch Spaß gemacht. Habt euch mal nicht. Ich meine, Grafikkarten, da wird es neue EU-Normen geben, wahrscheinlich demnächst. Und wie bei den Fernsehern und irgendwann werden die Dinger. Ja, in Kalifornien so viel, haben sie das ja schon durchgezogen. Dass so und so viel Watt haben. Verbrauchen werden, ja. Dürfen werden und dann, ja, sehen wir mal, dann wird das Rennen von Nvidia und AMD nicht mehr sein, wer bringt die fetzigsten Grafikkarten, sondern wer schafft es mit dem Limit irgendwie was Vernünftiges auf den Bildschirm zu bringen. Ich freue mich schon drauf. Ja, und dazu kann ich auch sagen, das wird hier natürlich nicht beantwortet, ne? Also keinster Weise, weil also mich hat es ja so ein bisschen gewundert, dass sie gar nicht so viel auf Bitcoin rumgehackt haben, wie ich eigentlich gedacht hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, mit diesem Cash-Thema und diesen ganzen Sachen, die sie da hatten jetzt zur Digitalwährung und so, aber die sind wahrscheinlich einfach so unwissend, dass sie gar nicht wissen, was hinter diesem Bitcoin halt an Energieverbrauch dahinter steht. Also, weil da bin ich eigentlich fest von ausgegangen, dass sie sofort sagen werden, so, ja, der Bitcoin muss als allererstes erstmal verboten werden. Oder diese Statistiken da zeigen, dass es irgendwelche Länder gibt, die komplett weniger. Das geht ja nicht, da hat ja jeder sein kleines Wallet, ne? Also das ganze Bitcoin-Ding oder so, und das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, die haben sich einfach überhaupt gar nicht damit beschäftigt, die wissen das überhaupt gar nicht. Och, die wissen das schon. Ich habe da auch schon auf Netzpolitik Artikel zu gelesen, aber das ja, passt aber einfach nicht gerade nicht in den Zeitgeist. Aber nicht die das Leute, die hier jetzt. Wir wollen doch gerade unsere eigene digitale Währung einführen. Da können wir doch nicht generell eine digitale Währung verteufeln. Das würde doch die Bevölkerung nur verunsichern. Nee, so geht das ja nicht, weil das wissen sie wahrscheinlich auch wieder nicht. Also im Endeffekt ist das ja nicht das einzige Verfahren. Warum das so viel verbraucht, ist ja wegen diesem Proof-of-Work-Verfahren. Das ist ja nicht das einzige Verfahren, was es gibt. Und diese ja, aber Preis hat schon recht. Mir ist das technisch schon klar, du hast recht. Es gibt auch Verfahren, die sind nicht so energieintensiv, aber wenn man jetzt über Bitcoin lästert, dann denkt der normale Mensch auf der Straße, oh, alles Digitale ist böse. Das darf man bloß nicht machen. Das würde ich auch denken. Es kommt allerdings bald wieder, allerdings nur unter der Prämisse, ja, hier Terrorismus, Geldwäsche und so. Und die bösen Reichen zahlen keine Steuern. Ne? Ja. Was sogar stimmt. Was ich letztes Jahr angedeutet hat, der reichste Mann der Welt hat die von hier vielen geliebte und global einflussreichste Kommunikationsplattform gekauft. Er zeigt seitdem, dass er die Macht hat, einseitig über Nacht nach Lust und Laune die Regeln zu ändern. Ja, was vorher überhaupt nicht geschehen ist, ne? Nö, nie. Ein bisschen. Quatsch. Ach, das ist ignorant, ey. Wir haben nie Sachen aus der Autovervollständigung genommen, weil sie uns ideologisch nicht gepasst haben. Ja, da waren auch überhaupt nicht die Geheimdienstler mit wöchentlichen Joe-Fix, um denen da zu erzählen, was sie machen sollen. Und die haben auch die nicht Woche hat Musk doch gesagt, sie haben weitere irgendwo Code-Schnipsel gefunden, die halt im Code mit Absicht versteckt sind, die Sachen runterraten. Also, komm, Beckedahl. Das müsst ihr eigentlich, du als angeblicher Digitalexperte, warum erzählst du uns eigentlich so einen Schmuh? Ich glaube, weil der das ja, einfach nur gehört hat, weil das in sein Weltbild passt und deswegen wird das überhaupt gar nicht weiter hinterfragt. Intellektuell ist dem schon klar, dass es das gibt, ja, aber es trifft ja nicht die Falschen. Also, nach seiner genauso wie diese Leute ja auch plötzlich, als der Musk das da übernommen hat, sich plötzlich Gedanken darüber gemacht haben, wer das überhaupt alles bezahlt, diesen Laden. Das war den vorher auch vollkommen egal. Und, oder um es in einem Satz zusammenzufassen, Markus, geh doch zum Mastodon. Naja, muss man fairerweise auch sagen, der war schon immer ein sehr Befürworter dafür. Aber man muss halt sagen, diese Kritik wird halt mittlerweile nur noch dann platziert, wenn sie politisch genehm ist. Die gerechtfertigte Kritik. Ja, wenn sich die als durchgeknallter Rechtsaußen-Verschwörungsideologe, der diesen besonderen, von uns geliebten Kommunikationsraum ohne Rücksicht auf Verluste nach rechtsaußen verschiebt. Ja, ist doch ein halt fucking Strohmann, ist das doch. Ja. Ihr wisst überhaupt gar nicht, wo rechtsaußen ist. Das ist das Problem. Doch. Direkt da, wo mein Fuß steht, 2 Millimeter weiter. Mein rechter Fuß natürlich. Deshalb stellt sich die Frage, wie schaffen wir gemeinwohlorientierte Kommunikationsinfrastrukturen, wo wir uns alle wohlfühlen und wo wir weiterhin uns informieren und miteinander kommunizieren können? und gemeinwohlorientiert heißt, dass da nur das gesagt wird, was ich und meine Freunde erlauben. Ja, wo wir uns alle wohlfühlen. Ja. Gemeinwohl und dann Wohlfühlen, das passt nämlich nicht zusammen für mich. Genau, die Zivilgesellschaft, cool, also die NGOs, die muss da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Ja, aber ich meine, all diese Public Spaces, ob wir jetzt die Agora nehmen im antiken Griechenland, das Forum in Rom, den Speakers Corner oder sonst irgendwas, die leben nicht davon, dass sich alle an den Händen halten und Ai Tai Tai sagen, weil so löst man nämlich keine Probleme, Max. Aber eine bessere Welt ist möglich. Man muss einfach nur neue Menschen schaffen, dann funktioniert das doch. Ja, keine rechten Narrative, bitte. Lasst uns neue Menschen schaffen für die Utopie. Ja, das RP steht für richtige Politik. Gehe ich von aus. Welche Strategien helfen gegen Hass und Hetze im Namen einer vermeintlichen Meinungsfreiheit, die die Meinungsfreiheit... Vermeintliche Meinungsfreiheit. Ich glaube, ich kotze gleich. Ja, das war's auch. So, als ich das angeguckt habe und die vermeintliche Meinungsfreiheit kam, dachte ich mir so, Alter, still, kann nicht wahr sein, vermeintliche Meinungsfreiheit. Leck mich am Arsch. Vermeintliche Meinungsfreiheit. Das ist wie Military Intelligence oder Religious Tolerance. Das ist so ein Oxymoron. Ja. Vermeintliche Meinungsfreiheit ist, wenn wir uns nicht wohlfühlen, oder wie? Radiopropaganda, sagt der Daniel M., heißt RP. Das passt eigentlich auch ganz gut. Ja, ist auch nicht schlecht, ja. Oh Mann. Ja, passt. Freiheit von anderen beschneidet und das Ziel hat, Menschen aus dem gesellschaftlichen Diskurs auszuschließen. Unsinn! Verschwörungsideologie. Ja, ob der andere sich da ausschließt oder nicht, das kann man sowieso nicht beeinflussen. Das ist doch Quatsch. Das ist eine Verschwörungstheorie von denen, dass das Leute ausschließen soll. Ja, genau. Das ist eine reine Verschwörungstheorie von denen, dass die Ansichten anderer Leute, die mit ihnen nicht übereinstimmen, dafür da sind, die anderen auszuschließen. Und das ist auch Projektion, weil das wollen sie ja. Sie wollen ja die anderen ausschließen. Sie wollen ja ihren Safe Space haben, wo keiner dran teilnehmen kann, der nicht ihrer Meinung ist. Das ist schon wieder das übliche Ding, dass sie nur ihre Kacke da reinprojizieren. Ja, das ist auch RP, reinprojizieren. This is Radio Freedom. Jetzt ist auf jeden Fall irgendwie nicht echt. Wir haben vergessen, immer eine Seite da auch zu kritisieren. Also, auf der ich zum Beispiel an meine Diskussion mit irgendwelchen Klimabefürwortern denke, ja. Die argumentieren grundsätzlich so, dass sie einen erstmal beleidigen. Also es ist okay, sie bringen Argumente, aber sie schieben immer eine Beleidigung mit rein. Und das wird nicht geahndet von irgendwelchen Republikas oder Netzpolitiken und das wird auch nicht gemerkt, sondern das wird noch nicht mal bemerkt. Ne? Das ja, ist eine wenn, Art und Weise. Wenn du deine Meinungsfreiheit, dann musst du auch mit dem Echo klarkommen. Ja. Dann kommen halt. Und, aber nicht, dass ich als Idiot bezeichnet werde. Das ist kein Echo. Das ist eben nicht das Echo, das man erwartet oder haben will oder so. Ja, aber du weißt doch, diese Radikalisierung, dass die sagen dürfen, was sie wollen, die schreitet doch immer weiter fort. Du hörst, ich habe ja eben über die Sache mit dem Böhmermann und der Maischberger gesprochen. Das reißt halt ein. Ja. Das ist halt irgendwie, ja, es greift eine Verrohung um sich. Und es ist eine Verrohung von Leuten, die glauben, sie seien die Guten und hätten das Recht, weil es ist die alte Entmenschlichung des politischen Gegners. Kann ich mir mal vorstellen, dass das Publikum das durchaus irgendwie belohnt oder so, ne? Mit Applaus sozusagen. Es ist in jedem totalitären System so, ja, dass am Anfang die Leute, die glauben zu profitieren, klatschen, bis sie dann halt nicht mehr klatschen irgendwann. Oder wieder klatschen, weil hinter ihnen jemand steht und sagt, klatsch. Ja. Aber es kann doch nicht sein, dass wir uns von so einer kleinen Meute von wirklich durchgeknallten, einseitigen, autoritären Angstmachern unsere Chuzpe wegleben lassen. Also, das kann einfach nicht sein. Ich kann es noch nicht beschreiben, aber ich habe den Eindruck, dass es so eine Art Masche ist oder so, dass sie sich das echt überlegt haben, wie sie das machen und so. Aber ja, teilweise bestimmt. Es gibt natürlich solche und solche. Und das wollte ich auch gerade sagen, dass sie sich das auch echt nicht vorstellen können, dass wenn sie irgendwann mal irgendwas hinterfragen, dann da einer stehen kann, irgendein Superschlauer, und denen dann halt sagt, so nach dem Motto, ja, Hallo, wir wollen uns hier wohlfühlen. Und was informieren. Die Projektion vollständig entlarvt, ist, wenn dann jemand sagt, ihr werdet zur Rechenschaft gezogen. Irgendwann sagen die, oh Gott, eine Morddrohung. Die sagen nicht, ich habe doch gar nichts getan, ich habe nur für das große Gut. Die sagen, oh Gott, eine Morddrohung. Hm. Und das zeigt, wie massiv die Projektion dieser Leute ist. Und morgen jähren sich zum 10. Mal die Snowden-Enthüllungen. Wir sind immer noch überzeugt, dass in freien Demokratien eine Welt ohne anlasslose Massenüberwachung unserer Kommunikation und letztlich unseres digitalen Lebens möglich sein muss. Außerdem in vielen Talks... So, ihr stützt eine Regierung mit eurem Propagandaapparat, die genau diese Sachen einschränkt in Deutschland. Und eine Innenministerin, die massive Einschnitte in die private Kommunikationsfreiheit am liebsten hätte. Ja, aber genau, doch nur mit Anlass. Anlasslose Hausdurchsuchung, wunderbar. Nee, das hat doch alles einen Anlass. Bitte. Das hat doch alles Anlässe. Ja, was weil jemand eine Baerbock-Karikatur gepostet hat, kriegt der eine Hausdurchsuchung. Das ist doch keine Verhältnismäßigkeit mehr. Anlass. Ich kann mal den feministische, Anlass. Also. Feministische Anlasslehre. Anlass ist nur, wenn es der Staat macht. Gehen, gegenseitig melden. Ja. Sag mir, wo du stehst. Ach nee, Moment. Wir die Medienwelt für heute und morgen. Wie reformieren wir den öffentlichen rechtlichen Rundfunk, den wir immerhin alle auch bezahlen? Ja, und selbst die von ihm verhöhnt, als Nazis dargestellt, als Querdenker, Verrückte, Impfgegner, Putin-Freunde, was auch immer, auch die müssen den bezahlen. Ja, was ist seit denen, Jahren. Was ist denen dazu eingefallen, den zu reformieren? Wir erhöhen den Beitrag, damit wir keine Leute entlassen müssen. 18,36 Euro jeden Monat. 18 fucking Euro 36 jeden Monat. Dafür, dass meine politische Meinung komplett nur kastriert vorkommt. Und wenn dann jemanden mit einer ähnlichen Einstellung zum Beispiel zur Migration wie ich einlädt, wie den Schrupalla, dann wird hinterher noch auf die Leute draufgehauen, die den eingeladen haben. Was soll denn das für eine pluralistische Gesellschaft sein? Übrigens sehr weiß wieder alles, was ich. Ja, und ganz schön jung, ne? Habe ich so den Eindruck. Ja, aber halt vor allem vorne? Fucking white. Also jetzt gerade tue ich mich wirklich schwer, muss ich sagen. Es jemanden gibt ja auch zu finden, denn die Dame da hinten mit der Brille in der vorletzten Reihe könnte auch vielleicht aus dem Südosteuropa stammen. Ich weiß es nicht. Aber ja, sonst, ich sehe keinen schon. Schwarzen. Ich sehe Haare, das ist auch Color. Ja, ich sehe keinen Japaner, ich sehe kein Kopftuch. Kybra, wo bist du? Die war auf der Bühne natürlich. Ja. Ach so. Und hier vorne, der Mann macht das Sinnvollste, der meditiert, glaube ich. Aber er denkt gerade, ach, halt doch die Fresse. Ich mache jetzt einfach meine Ohren auf Durchzug und stelle mir vor, ich bin am Strand. Kommen wir zu den Facts und Fictures am Anfang. Also ein Teil des Programms entsteht durch euch, durch eure Einreichung beim Call for Paper. Das ist super. Wir hatten in diesem Jahr 1100 Einreichungen. Das war auf der einen Seite super, auf der anderen Seite echt viel zu lesen. Vor allen Dingen die Hälfte davon kam am letzten Tag. So 500 Einreichungen, eBay-Effekt kennen wir eigentlich so. Vorher sitzen wir so 2-3 Monate, drehen Däumchen, denken uns, kommt mal wieder was und feiern eigentlich jede einzelne Einreichung und dann müssen wir alles auf einmal lesen. Naja, also zusammen mit unserem ehrenamtlichen Track-Teams haben wir alle Einreichungen durchgeschaut, bewertet und waren dann auch unglücklich, dass wir nicht all die coolen Sachen, die wir eigentlich reinbringen wollten, auch reinbringen wollten. Was? Alles reinbringen wollten, was? Auch reinbringen konnten, wollten, ja. Konnten wir auch nicht sagen. Ja, da war so viel unsere Ideologie dabei, da hätten wir eigentlich noch eine Woche länger machen müssen, ja. Aber sollte so ein Festtag der Demokratie nicht auch einfach so lange gehen, wie Vorträge da sind? Ja, ich vergesse mal ehrlich, man kann den Eintritt ja anpassen. Wie viele Varianten von wir sind die Guten und gibt uns Macht, wollen wir eigentlich hören? Und wir sind ja, aber guck mal, da sind die Medienleute gebunden 14 Tage und können nicht groß Unsinn machen. Ja, wir müssen das alles bezahlen. So billiger Alkohol. Ja, aber das habe ich mir auch gedacht, wo die gesagt haben, ja, man kennt das ja, alle Einträge kommen ganz zum Schluss rein, wie bei Wikipedia, ja. Hört sich für mich an, ja gut, bei ich meine, die ganzen Sponsorenzusagen waren halt noch nicht da. Ja, und wenn die Sponsoren ja, gesagt haben, ja, Leute, den Talk machen wir, und dann, ja, dann läuft's. Dann fällt die Auswahl auf einmal ganz leicht. Keine Ahnung, diese tausend Sachen, von denen der redet, ich glaube schon, dass das, das Zeug von den Leuten da selber ist. Ich glaube, die dicken Brocken sind ist schon lange vorher festgezogen, was Sponsoring, nee, ich glaube, was Sponsoring angeht, das wird früh festgezogen. Ja, da braucht er nicht seine Track-Teams dafür. Die haben uns ja angeguckt, die Track-Teams, vor zwei Wochen oder so. Das ist das mit Caroline Sinders und diesen Leuten. Einige Hunderte haben es davon geschafft, neben den von uns kuratierten Vorträgen und Workshops, wir haben Hunderte davon insgesamt. Wir haben mindestens 26 Bühnensituationen. Wir waren uns zum Schluss auch nicht mehr so ganz sicher, weil es gibt ja hier auch noch viele Stände, die auch noch ein tolles Programm haben, wo wir uns ja nicht mehr sicher waren, ob die jetzt auch in der App abgebildet sind oder nicht. Dazu komme ich auch noch. Wir haben zwei Apps. Eine ist unsere offizielle, die andere ist von Toto. Funktionieren beide gleich gut. Wir haben hier ein Druckprogramm. Und das ist immer so dasselbe. Na, wir nehmen uns vor, Druckprogramm, auch ein bisschen barrierefrei und so weiter. Aber das muss halt zwei Wochen vorher fertig sein oder drei Wochen vorher. Danach verschiebt sich noch das eine oder andere. Also insofern, das Druckprogramm bietet sich super an als Übersichtsplan, wo ja was ist. Aber nicht alles im Programm ist da aktuell. Deswegen guckt immer in die App oder Apps und schaut, was wo passiert. Wie gesagt, 26 Bühnensituationen, von hier ganz groß bis irgendwo ganz klein. Es kann sein, dass ihr nicht überall reinkommt. Das tut uns leid, aber wir wissen dann auch teilweise nie, wie groß ist eigentlich das Interesse an einzelnen Talks. Und die Bühnen bieten halt verschiedene Größen nur hier an. Also insofern, wenn ihr mal irgendwo nicht reinkommt, seid nicht traurig, nehmt was anderes. Wir haben das Programm so gemacht, dass eigentlich fast jede Session oder jede Session spannend sein könnte. Oder unterhaltet euch mit anderen Menschen. Ansonsten, was vielen im letzten Jahr gar nicht aufgefallen ist, wir haben im Arena Club, der ist hier hinter, einen Mediaparcours. Da gibt es sehr viele Kunstinstallationen, VR-Installationen, spannende Projekte zum Anschauen. Der ist sozusagen, wenn man da rausgeht, geradeaus durch am Café links rein. Guckt euch das an. Ansonsten, wir haben ein Schiff, wir haben ein Badeschiff, wir haben ein Armenprogramm und wir haben drei Tage spannendes Programm und tolle Leute. Insofern viel Spaß auf der Republika. Und Andreas Gebhardt wird euch jetzt noch mehr zu allem anderen erzählen. Hallo allerseits. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur Republika 23. Ich wollte schon immer Kusshand machen, das mache ich jetzt mal. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe, wie so oft, die dankbare Aufgabe, Danke zu sagen. Und das möchte ich tun. Herzlichen Dank und mit einem gigantischen Applaus von euch unterstützt. Herzlichen Dank an alle unsere Partner und Unterstützer, die diese Veranstaltung möglich machen. Dankeschön. Da geht noch was. Hauptsponsor jetzt, komm. Ja, Dankeschön, liebe Bundesministerien und hier ARD und ZDF und so für das öffentliche Geld, was ihr uns gebt. Das ist toll. Denn es geht ja an der Stelle um unser Motto, denn es geht um Cash. Wir haben dieses Motto ja auch deswegen teilweise gewählt, weil wir immer noch in einer Postkrisensituation sind, was die Unternehmung Republika angeht, was viele Veranstalterinnen immer noch spüren, jahrelang nicht das machen können, was sie machen wollten. Das heißt, wir reden auch teilweise über unsere eigenen Erfahrungen, wenn wir über Cash reden. Und ja, habt ihr da eure Lektion gelernt, dass das vielleicht nicht so schlau war vom Staat, diese ganzen Entscheidungen und so, irgendwie mal hinterfragen, in Teilen wenigstens, mal irgendwie drüber nachgedacht, nee, gar nicht, alles weiter, Staat macht nichts falsch, ja, gibt uns mehr Macht. Geht ja nicht wegen der Finanzierung, ne? Kannst ja nicht rummeckern dann an den Leuten. Das Übliche. Na, ich meine so generell halt, ne? Weil er ruft das ja jetzt so auf. Ja, hier Veranstaltungen und so weiter und so fort. Ja, allerdings. Das war schon ein großer Faktor. Und nicht allen Leuten geht das so, dass sie da ja so hip sind, dass die Zivilgesellschaft und irgendwelche Leute meinen, die müssen denen da die Knete für geben, dass sie da weitermachen können. Aber ja, es wird jetzt irgendwie thematisiert, dass das ja problematisch war für die Leute, aber es ist natürlich alles notwendig gewesen. Ne? Da gibt es überhaupt nichts Gabe Newell Moshammer finde ich übrigens sehr lustig, Reiner Tentakel. Genau so sieht er aus. Und deswegen ist es so wichtig, auch um den Mut zu schöpfen, dass ich in eure Gesichter alle gucken kann und dass ihr alle wieder hier sein könnt. Wir haben die Gesellschaft, es hat ja fast vergessen, dass noch vor einigen Monaten wir alle in großer Sorge waren, was die Pandemie anging. Jetzt ist es einigermaßen überstanden. Deswegen ist es aber für viele in der Gesellschaft immer noch nicht überstanden. Viele Unternehmen brauchen weiter Mittel und deswegen nochmal herzlichen Dank an unsere Partner. Ja, aber da wurde das gemacht, was ihr immer wollt. Da wurde durchregiert mit euren Ideen. Und man wusste ganz genau, was man tun muss. Das Resultat davon ist das jetzt hier. Aber alles gut, ne? Können wir weiterhin so machen. Weil wir wissen ja mal ganz genau Bescheid, was getan werden muss. Wir müssen nur ins Handeln kommen und wie diese Sprüche immer sind. Was uns besonders am Herzen liegt, und das könnt ihr auch bei uns auf der Webseite sehr detailliert anschauen. Vielen Dank da, nur herausgenommen an Nantchen, die bei uns im Team zuständig ist für das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben aus dem letzten Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht jetzt veröffentlicht. Schaut euch den mal an. Man glaubt gar nicht, wie komplex und umfangreich das Thema Nachhaltigkeit und Veranstaltungen ist. Johnny hat es eben angesprochen, es gibt kein Fleisch zu essen. Das ist eine Stellschraube, an der man arbeiten kann. Kommt unbedingt mit der Bahn oder mit dem Fahrrad, wenn ihr nah genug dran wohnt. Ja, also es gibt einige Stellschrauben, die habt ihr in der Hand, dass wir möglichst eine nachhaltige Veranstaltung machen können. Solltet ihr selber Veranstalter sein und Veranstaltungen nachhaltiger machen wollen, wir haben ganz viele Expertinnen bei uns im Team, könnt ihr uns auch gerne mal zu ansprechen. Kein Fleisch zu essen ist nicht nachhaltig. Das ist einfach Blödsinn. Na ja, komm, immer die gleichen ollen Brotkörbe für die Dekoration und Absperrung nutzen seit 2007, finde ich schon okay. Das ist schon nachhaltig. Und alle finden es gut, genau. Ja, sieht halt aus wie Scheiße, aber es ist halt, man kann es günstig lagern und ja, so. Nachhaltigkeit aber ist halt, wenn diese Leute sich einfach einbilden, dass das halt irgendwie was bringt, was sie da machen. Ja, oder ich meine, es macht ja Sinn. Ja. Also, wenn du jetzt die Republika-Teilnehmer nimmst und die fahren da alle mit dem Zug hin oder mit dem Fahrrad, ist es ungefähr so ein Effekt auf ganz Berlin, wie in Deutschland auf die Welt hat, was den CO2-Ausstoß angeht. Also das ist im Kleinen genauso falsch, wie im Großen zu glauben, Deutschland oder die Republika könnten substanziell oder in irgendeiner Form konkret was an so einem Prozess ändern, was so eine Stadt oder eine ganze Welt ausstoßen. Ja, also meine Expertise zum Bereich Nachhaltigkeit ist, dass es alles Augenwischerei ist. Das ist auch alles nur so ein, ja, wir können hier verzichten, wir können da verzichten und dann bilden wir uns irgendwie ein, dass wir damit die Welt gerettet hätten und ansonsten und in der Pause stellen wir dann wieder unseren Wasserkocher an und haben keine Ahnung, wie viel das verbraucht, mit Elektro irgendwelches Wasser warm zu machen oder so. Unsere Kaffeemaschine oder unseren Herd, unseren Elektroherd und diese ganzen Sachen. Und da haben wir noch nie was von gehört, dass das eigentlich total ineffizient ist, mit Strom irgendwelche Sachen warm zu machen. Das ist alles vollkommen egal, das spielt überhaupt gar keine Rolle, aber wir machen uns Gedanken darüber, was das bisschen Sprit in unserem Auto hier irgendwie machen würde. Das rettet dann die ganze Welt. Ne? Also. Oder die Wärmepumpe. Bei uns liegt es insgesamt im Herzen, dass die Branche nachhaltiger wird. Auch da kann man klatschen. Genau, wir brauchen jetzt die Selbstbeweihräucherung, ne? Ganz klar. Was wir noch neu haben, was Markus nicht erwähnt hat, von mir aus gesehen rechts, wenn ihr durch die Wand durchlauft, durch die Durchgänge dort, gibt es einen Durchgang, der bis zur Oberhafenkantine führt. Dort ist auch Programm ab heute Nachmittag und noch ein kompletter Food Court und alte Computerspiele und noch eine Bühne und noch Installationen, also richtig coole Sachen. Einfach mal auf die andere Seite schauen, das kommt komplett neu dazu, das haben wir im letzten Jahr nicht bespielt. Also nicht nur den Mediaparcours, ganz wichtig, euch mal anschauen, oder auch alles, was im Flutgraben ist. Es gibt noch ein Leib- und Magenthema, was ich in den letzten Jahren halt immer unterstützt habe und euch ans Herz legen möchte, was wir morgen auch um 19 Uhr haben, drüben in der Adidas Runways. Es geht um Frauenfußball. Wir haben ja jetzt bald die WM und Es gibt immer noch keinen, der sie überträgt. Ja, also diesen Skandal aufzudecken ist nicht so schwierig. Ganz schwierig. Warum? Keiner will die Fußball-WM von den Frauen übertragen. Ein Skandal. Und das ist auch noch, genau, das ist auch noch das Highlight jetzt gewesen am Ende von ihm jetzt noch bei dem uninteressanten Kram, wie er jetzt gesagt hat. Das ist halt auch so richtig Republika. Es gibt kein Interesse und das ist natürlich schon wieder eine Verschwörung, ne? Das ist nicht okay so, das geht nicht. Das ist ja Sexismus oder so. Wenn die Leute diese Frauenfußball-WM nicht mögen, nicht gucken wollen. Na, das geht ja gar nicht. Und das müssen wir jetzt aufdecken, ja. Ja, wenn entweder alle Sportveranstaltungen übertragen oder keine dann, wenn wir Gerechtigkeit wollen. Dann muss aber auch der Freizeitkick hier auf dem Platz drei Straßen weiter übertragen werden. Ich finde, da können wir dran arbeiten. Nachhaltig. Aber das Unterstützen des Themas liegt mir sehr am Herzen. Schaut auch da mal morgen vorbei. Ich weiß nicht, wollt ihr noch mal dazu mehr kommen? Genau. Noch mal dazu kommen, was man noch vergessen hat. Ist mein Mikro an? Ja. Ja. Kurzer Satz noch. Genau. Tanja hat tierisch Bühnenangst. Richtig, richtig schlimm. Und deswegen ist sie nicht hier. Sie ist hier, sie ist gesund. Wir haben uns auch nicht gezankt oder so, nicht, dass irgendwelche komischen Gerüchte... niemand wird hier zu irgendwas gezwungen. Und das gilt natürlich nicht nur für euch alle, sondern auch für unser Team und uns selbst. Genau. Aber bitte, bitte, bitte, wenn ihr sowas sagt wie... Männer sind Männer und Frauen sind Frauen, dann verpisst euch bitte. Ne? Also, soll sich hier jeder sicher fühlen. Ja, und zum Fleischgezicht wird man auch gezwungen. Ne? Ja, keiner muss auf die Bühne kommen, aber wir hatten 1000 Einreichungen, die sagen, wir wollen. Und von denen haben wir uns genug Doppelungen noch rausgeholt. Also. Ja. Insofern, ja, was bleibt zu sagen? Nutzt die Zeit, es ist schon der erste Tag halb rum. Wir haben ganz spannende Gäste auf der Bühne, auf allen Bühnen. Und bei denen möchten wir uns natürlich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Alle Speaker, alle Sprecherinnen, dass ihr dabei seid und dass ihr gekommen seid. Und ja, ich wünsche euch von Herzen drei wundervolle Tage. Nutzt Sonnencreme. Ja, diese Videowand ist nicht nachhaltig. Also wenn ihr mal an so einer großen Videowand vorbeigegangen seid, was das für eine Wärme entwickelt. Und das kannst du auch alles mal ausrechnen. Da eure ganzen Kaffeeautomaten auf dem Ding, eure Videowände, eure Beleuchtung. Ich glaube, für das mit dem aktuellen Strommix in Deutschland, was man da alles raushaut, da kannst du aber auch Fleisch essen dann. Nein! Niemals. Kein Fleisch. Keine Milchprodukte. Keine Eier. Ja. Ja, Wissen für die Landschaft, Landzukunft. Das klingt ja auch ganz interessant, der Vortrag. Nee, das war ja so mäßig heute. Nee, kann ich für dich zusammenfassen. Kein Lamm, kein Rind, kein Schwein, kein Huhn. Aha, und was ist dann das Wissen daran? Wir brauchen eine Transformation, würde ich mal sagen. Das ist ja, davon. Strukturell. Oder? Ich habe es noch nicht angeguckt. Wir skippen einfach mal rein. Pass auf. So. Vielleicht machen wir auch eine Transformation so. Bei sich und dann sind die wo dann doch müssen wir transformieren? Graue Energie als Ressource, politische Dimension. Graue Energie, Momo oder was? Die Herren mit graue den Zigarren Energie. Oder was? Das war nur wir uns annehmen Zinsen, müssen. Ne? Gerade im ländlich geprägten Raum stehen einfach viele dieser Orte rum und sind unkommentiert. Ja. Okay, die Orte sind unkommentiert. Die Orte, die hat keiner geliked. Und auch nicht retweetet. Das ist nun für Regionalentwicklung. Kann. Und wir sind an einem Projekt dran, das wir Landmaschine nennen. Und das ist jeder Idiot nennt seine Theatermaschine oder irgendwas. Der auch noch nicht mobil optimiert ist und so weiter. Also kann man zu Hause in Ruhe anschauen. Aber wir suchen irgendwie Werk. Warum nicht auch da Land, in diesem digitalen Werk? Raum eben einen Ort zu schaffen, wo sich die Landmaschine, die Such- und Sortimentmaschine für Wissen, Projekte und Akteure auf dem Land, okay? Ja, aber bitte Projekte, nicht für diese komischen Siedler, deren Projekte ganz Kinder Zöpfe haben und so, ne? Die bitte nicht auf dem Land. Land lebt doch. Ja, du hast aber die alten Informationen, Mars. Heutzutage sind doch die Kinder von den Rechtsextremisten alle die Attachment-geliebten Kinder. Ja, die lieben die so sehr, dass sie ihnen sogar Zöpfe flechten. Okay. Als wenn ich jetzt eine Stunde mit dem gemieteten Auto hinfahre, meinen Workshop initiiere und dann später die Zusammenfassung zurückmaile. Also das läuft so nicht dort. Die Suche nach der Wasserleitung. Es gibt keine Planunterlagen, wo die Wasserleitung liegt. Aber dann erzählt mir eine Rentnerin, wo ich beim Geburtstag eingeladen war, ja klar gab es da eine Toilette, ich habe da gearbeitet. Verschwörungstheoretiker. Durch frei Wahnsinn. Zu denken, das ist jetzt ganz offen zu sein und was zu entwickeln, von dem wir wissen, ob wir es brauchen oder ob es uns fehlt. Und das war eine besondere Qualität, auch in diesen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, was man auch an anderen Orten finden kann und was da eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Ja, Politik. Wir haben es gekauft, vorher hätten wir nicht anfangen können. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Also natürlich wäre es schöner, wenn man jetzt noch ein genossenschaftliches Modell entwickeln würde, aber es ist wichtig, dass, solche prägnanten, wichtigen Orte auch wieder den Leuten gehören, die auch tatsächlich vor Ort sind. Genau. So, wie wäre es mit so landwirtschaftlichen Großbetrieben, so eine Art. Also, sie meckern gleich das Quorum, ja. Also kein Privatbesitz an Land und Produktionsmitteln und die Arbeitslosen werden dann da zum Ernten halt hingetrieben. Oh, ist das Mikro noch auf? Ja, dass ich nochmal anmerken wollte, dass sehr viel in dem Bereich über Ehrenamt geht und dass vielleicht auch nicht die Perspektive ist, dass alles getragen werden sollte über Ehrenamt. Das ist nicht meine Meinung, dass das okay ist, dass alles im Ehrenamt stattfindet und verlagert wird und nicht. Weil ich will Geld haben. So, ja, komm mal, mit Steuern müssen wir mit Steuern bezahlen. Eine Maragoni-Yacht weniger. Wir haben das mit einer Gruppe entwickelt, die nennen sich Kulturhanse. Und da haben wir dann über ein Jahr überlegt, wie können wir das als gemeinwohlorientiertes Gründungszentrum entwickeln. Wie viel drücken wir möglichst viel Kohle aus dem Staat für unsere Ideen raus? Sonst würdest du nämlich einfach einen Betrieb aufmachen und machen, anstatt halt irgendwie zu versuchen, Steuergelder zu kriegen, damit deine Idee irgendwie. Oh Gott, dieses Land ist so am Ende. Ja, dieses Land ist so am Ende. Fucking am Ende. Marcel Fratscher ist auch vor 7 Stunden live gegangen von der Republika. Oh. Er hat es bestimmt auch wieder erzählt. Der hat bestimmt super Sprüche drauf. Ostdeutschen Ort als junge Frau ist es natürlich auch challenging, überhaupt ernst genommen zu werden mit sowas. Also ich muss mich da auch so ein bisschen schützen, dass ich nicht ausgelacht werde dafür. Zum Thema Cash, es gibt ein Bankautomaten. Ich komme irgendwo hin und mache einen Bauernhof auf und sag mir den Ort, an dem dich die Leute nicht irgendwie angucken, egal welches Geschlecht du hast. Ach so, es geht um Landzukunft ohne Cash. Das ist eine spezielle Herausforderung. Du übernimmst dann da irgendeinen Hof auf dem platten Land und die Leute, die da wohnen seit 30 Generationen, gucken dich halt erstmal komisch an. Vor allem, wenn du glaubst, alles besser zu wissen. Ja. Ich weiß nicht, 20 Kilometer entfernt ist oder so. Und ich habe mir die Challenge gesetzt, ohne Auto auf dem Land zu leben. Also so richtig hardcore, mehrere Punkte. Und was ich wirklich. Hast du ein Pferd? Oder? Ohne Landmaschinen, hast du ein Pferd? Ich frage nochmal. Sie hat gesagt, sie lebt auf dem Land. Sie hat nicht gesagt, dass sie das Land bewirtschaftet. Ach so, das geht eher so drum, wie können wir das Land dazu bringen, dass da mehr von uns unerträglichen Arschgeigen wohnen und dass das da grüner wird und so. Was alles mit dem Fahrrad, hast du gesagt, glaube ich, ne? Na gut, das Land umflügen wahrscheinlich nicht, aber dann hat's halt. Genau, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich Landwirtschaft macht oder ob sie nur auf dem Land lebt. Vielleicht ja, aber Wirtschaft ist doch böse. Nicht Land bewirtschaften, sondern Land besetzen. Ja, klang jetzt, wenn sie so eine Therapiepraxis betreibt oder so auf dem Land irgendwo. Also es kommt schon so ein bisschen nach Gutsherrenart rüber. Gibt es Experimentierstipendien für so ein Projekt? Ja, gib mir das Geld anderer Leute, damit ich irgendwas machen kann, was mich bestätigt. Ja, nur das Geld wird irgendwann bald alle sein, Annemarie. Und was, wo es schwer ist, ernst genommen zu werden. Fuck. Ich kann da nicht nur an die. Du kommst als junges Mädel da irgendwo hin und da sind Leute, die haben seit 100 Jahren irgendwie Landwirtschaft betrieben und du wunderst dich, dass die nicht. Was bringt. Ja, es geht ja nicht darum, dass sie ein junges Mädel ist. Es gibt da genug junge Mädel, die. Ja, aber als junger Mensch hast du mit noch viel mehr Skepsis zu rechnen von Alteingesessenen, als jemand, der da hinkommt und ein gestandener oder eine gestandene Bäuerin sozusagen ist. Aber wenn du da hinkommst, kommst von der Stadt, denkst du, oh, ich lebe da jetzt und mach das ohne Auto und erzähl das auch jedem und sag ihnen, dass sie keine Tiere halten sollen. Und also ein Krakau ist auch laut und so, der tuckert so laut, das stört doch. Viel chilliger ohne. Haben Sie Ihre Hühner, können Sie denen nicht mehr Platz geben? Ich rufe die Dingsbums an. Da nutzen Sie auch nicht so viel Pestizide. Kann ich da mal gucken, ob die Ihre Schweine genug Platz haben in dem Stall? Ja. Das Streugewächs. Oh, das ist aber schon ganz schön eng da. Ja, ich bin klar. Ich weiß nicht, ob die Dame so drauf ist. Ich habe hier eine Figur nebenbei erschaffen. Ich möchte das nicht ihr alles aufprojizieren, aber Fakt ist, wenn du irgendwo frisch hinkommst, gerade auf dem Land, wo die Gemeinschaft noch viel verschworener ist und du kommst da hin und bist neu, dann gucken dich die Leute komisch an. Ich muss an dieses gemeinwohlorientiert denken, weil ich kann mich so an so verschiedene Reisen erinnern. Man war ja mal auf dem Land oder so, auch dann zu Besuch. Und was die Leute uns gesagt haben, war, dass jeder sein eigenes Häuschen hat, weil eben alle anderen immer auch mit anpacken, wenn einer ein Häuschen baut oder so. Das ist auch Gemeinwohl, oder? Ich weiß nicht genau. Nee, das ist Gewaltvoll, nur wenn es der Staat macht. Ja, das Ding ist, genau. Und irgendwem gibt, der. Wenn ein Sozialarbeiter da ist, dann ist alles verteilt oder so. Gerade wenn du mal in Bayern oder Österreich in so höher gelegene Gegenden, da wird ja auch klar, dass das gar nicht anders geht, als eine echte Gemeinschaft zu haben. Ja. Aber also, das ist Privilegien einfach nur, wenn andere Leute einem helfen. Ja, das machen ja auch, das ist dann wieder draußen und draußen haben wir ja gelernt und im Wald und auf Wiesen wandern ja nur Weiße. Ja, wenn man aber auch will, dass die anderen einem helfen, dann muss man halt ein bisschen freundlich sein zu denen. Und ich meine, das wird gnadenlos kommen, ne? Die ganzen Prenzlberger und so, wenn das sich jetzt alles so weiterentwickelt und die Großstädte immer ungemütlicher werden, werden die irgendwann rausgehen und dann Gnade Gott den Dörfern. Weil dann werden die nämlich komplett gamergatisiert. Ne? Euer Dorf muss erwachsen werden. Ja. Landschaft ist ein neurologischer Trick. Hier müssen Windparks hin, Solaranlagen. Warum habt ihr noch keine auf dem Dach? Ich verpfeife euch beim Habeck. Das wird ein Spaß. Ich freue mich schon. Warum habt ihr keine auf dem Dach? Warum habt ihr keine auf dem Feld, wird das heißen? So viel Fläche kann man noch zudächern. Pflanzen brauchen es doch nicht. Genau, unsere veganen Wurstbratlinge kommen ja schließlich aus der Fabrik. Am besten sind doch Pferde, die kleinen Würstchen für die Kinder, ne? Aus bestem Schabenmehl und ja, genau. Zusatzstoffen. Die schmecken fast wie echter Schinken. Arschgeil. Gott, wie ich diese Blase da in Berlin hasse, echt. Mach jetzt den Fatsch an. Und Arte empfiehlt uns hier, wird es eine neue Spezies Mensch geben. Den Republikaner, ja. Den gibt's bald. Ja gut. Den gegenderten. Nein, das ist ja nicht so sehr eine Spezies Mensch, sondern diese ganze Republika ist halt ein Anziehungspunkt für NPCs. Da kann man neue Programmierung kriegen. Dann lernt man, kann man vielleicht ein paar Plugins installiert kriegen, wie man besser die Regierungsmeinung vertritt oder den Zeitgeist vertritt. Also die richtige Programmierung. 23. Deutsch als Programmiersprache. Ja. Hieß doch mal, war das nicht auch ein Republika-Stream? Erstaunlich, wie gut sie das auch sicherstellen können, Deutsch dass da immer die richtige Programmierung läuft. Nee, das war, glaube ich, kein Republika-Stream. Ein Sonntagsstream nochmal. Das ist doch nicht aus Versehen, wenn einer auf der Bühne ist, der falsch programmiert ist oder so. Wie der Fischer. Ja, das ist ja unser Grund. So. Da kommt auch nicht mehr raus, haben sie sofort wieder abgestellt. Das wäre ja unsere große Chance. Können wir nicht einfach, dass wir undercover irgendwas machen? Zu sagen, wir sind nicht die Weltraumaffen, wir sind die Tiefseefrösche. Ich kann mich nicht so lange verstellen, weiß ich einfach. Ja, nee, aber nur bis wir da angenommen sind. Wir melden ein feministisches Kollektiv an. Ne? Ja, wir gründen eine Tarn-NGO. Und dann reden wir über den konzeptuellen Penis. Antifeminismus. Irgendwas mit Gemeinwohl müssen wir noch mit reinbringen. Und digitale Gewalt. Genau, digitale Gewalt, Hassprävention, Inklusion von Andersdenkenden. Nee, nur Inklusion. So. Tja. Eine Veranstaltung ohne Gegenstimme, ey, warum macht man sowas? Ist das nicht auch alles ein bisschen langweilig dann? Ja, ein paar Gegenstimmen waren es sicherlich, die gesagt haben, so, ja, wir müssen das alles noch schneller haben. Na, ach so. aber guck mal, haben sozialistische Bewegungen jemals Gegenstimmen für längere Zeit geduldet? Das weiß ich nicht genau, aber es kann sein, dass es nicht so ist. Die ganzen letzten Minuten hier noch gesabbelt, hier die Dame. Ja, danke. Nee. Vier Minuten. Irgendwann ist doch gut. Ja, dann mach lieber den Flatscher an. Nee, bitte. Soll ich den auch noch durchskippen oder wie? Ja, so ein bisschen mal so zwei, drei blöde Sprüche oder so. Was ist denn überhaupt seine These hier gewesen? Das können wir ja mal gucken. Das ist das Intro, das ist auch mal schlecht. Ne? Intro, alt werden im Internet, da fühle ich mich persönlich schon von eher zu angegriffen. Das Inflation und die Bedeutung für die Gesellschaft, ja, das ist doch auch schön. Ja, das bedeutet alles nichts und findet auch nicht statt. Wieder das teurer eben, ne? Ja, wenn es stattfindet, dann ist es gut. Der erzählt sich ja auch die Geschichte, das läge an Putin und an Corona und was weiß ich und nicht an der desaströsen Geldpolitik der letzten 20 Jahre. Vermögen haben. Und die Tatsache. Was wissen wir und was wollen wir? Ja. Ihr wollt nur das sehen, was ihr sehen wollt. Und das wollt ihr auch nur wissen. Ja, seine Beweisführung ist mit Statistik, das haben wir schon fast gedacht. Ne? 40% der Deutschen haben keine private Ersparnis, keine Vorsorge fürs Alter und für die Familie. Ja, woher auch? Und wie schaffen wir das jetzt? Wie gehen wir dagegen vor? Noch mehr Abgaben für die Leute, die nicht weglaufen können. Ja. Mehr Inflation, genau, das ist auch ein gutes Stichwort. Alles direkt aufbrauchen und entwerten, was man spart. Ja, man könnte auch sagen, 40% der Leute fallen da hinten rüber, sozusagen, wenn das immer so teurer wird, so. Der Hürden, in dem Maße, die Menschen bisher, daran aktuell hindern, mehr zu arbeiten, mehr zu verdienen, mehr Vorsorge betreiben und auch damit Ersparnisse aufbauen zu können. Aber das Steuersystem ist extrem wichtig. Und der dritte Grund ist wiederum, in welche Familie sie geboren wurden. Ja, das ist das Einzige, was ihr hören wollt. Ja. Das würde ich auch sagen, nicht, dass es nicht ein Grund ist. Soziale Inflation trifft viele hart. Die Wärmepumpen werden auch immer teurer, ne? Ach so. Ja, die Inflation ist da, die fällt vom Himmel, ne? Das passiert nicht durch Energiepreise oder so. Nee, das passiert vor allem nicht durch Geldpolitik. Nee, auch nicht, genau. Dass wir die Banken mit unglaublich viel Geld gerettet haben vor 15 Jahren zum Beispiel. Da liegt es überhaupt nicht dran. Null. Hm. Individuell eine viel höhere Inflation haben. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie der Staat helfen kann, wie er Menschen unterstützen kann, müssen wir das mit berücksichtigen. Der Staat hilft niemandem. Der Staat verteilt das Geld Das Geld anderer Leute, ja. Was er dir da wieder wegnimmt, wurde es denn nicht investiert. Der Staat hilft. Eieiei. Hyperinflation von 1923 erklärt unsere Angst vor Inflation heute. Nein, nein, mein Supermarktbesuch erklärt die Angst vor der Inflation heute, ja. Fratscher. Mann. Das sind ja die geilen Thesen von ihm. Das ist bestimmt alles übertrieben, oder Marcel? So schickack. Gibt's gar nicht alles. Das wird dann wie nach der Euro-Geschichte. Ihr habt euch das nur eingebildet, dass die Sachen teurer geworden sind. Eigentlich waren die schon immer so teurer. Guck mal hier, eine Eule. Wir bekommen eine Lohnpreisspirale. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, nein, niemals. Lohnkosten, Mythos 12. Lohnkosten sind ja auch nichts. Ne? Gibt es keine Lohnkosten. Sollen Sie es Leute geht auch nicht bei, den, bei dem Auftragsrückgang in Deutschland nicht massiv um Lohnstückkosten. Nee. Ja, hat schon gar nicht mehr Energie. Lohnkosten sind Teile des Lohns, den muss der Arbeitnehmer wieder einspielen. Wenn nicht, dann rechnet er sich nicht. Soll dieser gierige Gierschlund mal schön seine Maragoni-Yacht verkaufen? Ja, genau. Sozial und gleiche Auswirkungen. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Thema. Man kann also Unternehmenssteuern oder private Steuern, das ist ja ein wichtiger Unterschied. Und Unternehmen stark zu steuern bedeutet, dass die ihr Geld ausgeben, bevor sie es irgendwie am Jahresende dem Staat geben müssen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wird aber eben häufig eben andersrum gemacht, dass die Firmen da angeblich mit Cash stark ausgestattet sind, aber das bringt ja nichts im Prinzip. Wenn sie dann nur die Kohle horten, davon wird nichts gekauft, davon dreht sich im Wirtschaftskreislauf nichts. Ne? Also deswegen ist es besser, hohe Unternehmenssteuern zu haben und geringe private Steuern, damit die Leute das Geld ausgeben können. Ganz einfach. Aber ja, das ist vielleicht zu einfach auch für unsere Politik oder so. Ja, dieses hier soll uns jetzt wahrscheinlich sagen, dieser CO2-Preis ist ja gar kein Problem, ist zwar aktuell ein Problem, aber ja nur, weil wir das nicht von den Reichen wegnehmen können und es den Armen geben und dann so alles gut mit dem CO2-Preis, weil das Geld anderer Menschen geht uns ja nie aus. Entsprechender Ausgleich warten wir auch noch drauf. Ne? Das ändert auch alles überhaupt nichts an der Wirtschaft generell, was hier noch getan wird in Deutschland, oder dass die Leute nicht alle abhauen oder so, die sich das leisten können. Nee, ein bisschen. Prozent der Haushalte ganz links, 10%, mit dem geringsten Einkommen ganz links, 10% der Einkommen mit den höchsten ganz rechts. Klimaschutz heißt, der Staat will zum Beispiel oder hat bereits einen CO2-Preis eingeführt, der graduell erhöht werden soll. Also sprich, fossile Energieträger sollen bepreist werden, sollen stärker besteuert werden, sodass die externen Kosten für Gesundheit, für Umwelt, für Klima, die der Verbrauch von fossilen Energieträgern auslöst, besser abgedeckt wird. Aber für Klima, ja. Musst du dann eingeben an der Kasse, dein Klima, und dann wird es gewogen. Und dann. Und der Staat bestimmt einfach, wie viel teurer das werden muss, damit du endlich begreifst, dass es nur zu deinem Besten ist. Tja, und im Gegensatz zu den bösen, bösen kapitalistischen großen Energieerzeugern, die so viele Gewinne erzeugt hatten, kann der Privatbürger sich nicht einfach irgendwelche billigen, gefakten CO2-Zertifikate aus Island oder aus dem Kongo oder aus Tschad. Ne? Ja, das auch. Und es ist ja immer so, wenn es um den Preis geht. Das ist einfach alles Blödsinn. Natürlich werden die geringsten Einkommen mehr belastet. Genau, das andere war ja vorher absehbar. Das sind die gleichen Leute, die sich aber nicht dazu durchringen konnten, den Ärmsten in Deutschland irgendwie mal ein paar Pfennige mehr in die Hand zu tun. Also signifikant irgendwie denen eine Möglichkeit zu geben, das überhaupt abzufedern, was da gerade passiert. Ja, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Ja, das ist dein Anspruch an dich selber, Herr Fratscher, ne? Das stimmt aber leider nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Tucholsky das so gemeint hat, dass er da was für sich Positives draus stecken kann, so wie ich Tucholsky kenne. Wahrscheinlich dieses Gestikulieren in den Armen. Ich bin die ganze Woche nicht dazu gekommen. Ich wollte unbedingt dieses Ronsheimer-Meme, wo er die Hände so hat, jetzt, was die Woche überall rumgegangen ist, mit Jonathan McIntosh zusammen montieren, weil die beiden echt sowas von gleich aussehen. Das, bei der Geburt getrennt, wollte ich drunter schreiben. Fuck, das wollte ich nochmal. Sehr selektiv über die Teilausgleich der kalten Progression 15 Milliarden Euro im Jahr hauptsächlich an die Spitzenverdiener. Die Menschen, die mehr Mehrwertsteuer zahlen, weil sie wenig Einkommen haben und da besonders belastet sind, die haben davon nichts gesehen. Und das meine ich letztlich mit der Staat. Ja, willkommen bei der Republika. Die Schweine, Bonzen sind an allem schuld und nehmen uns unser Geld weg. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen, dass Steuern also praktisch sowas wie Raub sind. Aber nur die Mehrwertsteuer. Ja, Mehrwertsteuer ist Raub. Eat the rich. Dann die nächste Frage bitte auf der rechten Seite. Sorry. Sie haben ja gesagt, die Deutschen sparen doof. jetzt wird ja sowas wie Aktienrente diskutiert. Und damit macht man ja quasi den Bürger so zum Mitprofiteur der Unternehmen. Das finde ich super unverschämt zu sagen, die Deutschen sparen doof. Das ist wieder so dieses, die Deutschen riskieren nicht genug. Die müssen mehr in die Aktienmärkte, die müssen mehr Geld reinpumpen. Was ist das letzte und das vorletzte Mal passiert, als man das gemacht hat? Ja, das wird aber beim nächsten Mal wieder so laufen. Es ist sehr lustig, wie dieses Vertriebsargument der Finanzbranche und nichts anderes ist es, immer wieder aus diesen sozialistischen Kreisen rauskommt. Aber gleichzeitig wird es so verteufelt, so nach dem Motto, so ja, die Rente, es kann doch nicht sein, dass die Rentner irgendwie von kapitalistischen Gewinnen profitieren. Ja, ich meine, ja, der Finanzmarkt ist kompliziert. Wir haben ein kompliziertes Rentensystem. Es funktioniert anders als in anderen Ländern. Ja, Daumen, lass unser System einfach mal kaputt machen, weil es eh keine. Ja, wieso kann das nicht sein, dass die profitieren? Die haben ja auch jahrzehntelang gearbeitet dafür. Ich will so profitieren, oder? Ja, wer will ja nicht, dass die Leute von Unternehmensgewinnen profitieren, weil die sollen ja profitieren von dem Unternehmen Geld, aufgebaut, was vielleicht am Baum wächst. Ja, aber ich meine, selbst wenn sie es auf ihr Sparkonto legen und da irgendwie ein Prozent drauf kriegen, dann haben sie immer noch von Firmen, von ja, aber wir reden hier über komplett unterschiedliche Systeme. Wir reden von einem kapitalgedeckten System gegenüber einem umlagefinanzierten System, wie wir es jetzt haben. Beides hat Vor- und Nachteile. Einfach zu sagen, ja, Aktien bringt nichts. Aber wir sind ja auf der Republika, mit anderen Worten, wenn man Geld verdient an Marktwirtschaft, dann ist das böse, neoliberal oder so. Ich meine, warum bekommt sowieso überhaupt jemand Rente? Das sind doch überdurchschnittlich gesehen alte, weiße Personen. Allein deswegen haben wir noch gar kein Anrecht auf Rente, oder? Naja, Unternehmensgewinne sind jetzt per se nicht zweifelhaft. Das heißt, das, was... also wurden da doch so kontroverse Statements abgegeben auf der Republika, ja. Also, das ist ja für Republikaner-Verhältnisse ein sehr kontroverses Statement. Man kann ja jetzt Pfizer irgendwie nicht kritisieren, weil die Gewinne haben, ne? Die haben uns ja alle gerettet. Ja, das ist wahr. Das hätte eigentlich vorhin gut gepasst bei den Energieleuten, die so viel Geld verdienen angeblich. Ja, man kann Pfizer insofern nicht kritisieren, als dass sie ein Angebot gemacht haben und das wurde angenommen, ne? Peng. Also, dass wir nicht abschlagen konnten. So ungefähr. Hätte auch jemand anders profitiert. Aber ist so eine Notlage nicht eigentlich so ein bisschen wie eine Erpressung? Also das dann so auszunutzen, zu sagen, ja, ich könnte da so an einem Impfstoff arbeiten, aber dafür müsst ihr mir versprechen, dass ich irgendwie keine Haft habe. Das ist schon irgendwie Erpressung. Ich meine, ich habe es schon mal gesagt und ich sage es wieder, es gab in der Vergangenheit immer irgendwelche Klauseln für pharmazeutische Hersteller, wenn es irgendwelche großen Seuchen gab, dass sie dann quasi dazu verpflichtet sind, diese Sachen zum Bevölkerungsschutz zu Selbstkostenpreisen zu produzieren. Das war nur in der Corona-Pandemie nicht der Fall, weil, und jetzt mute ich mich wieder, weil ich weiß nicht warum. Die Unternehmen an Erfolg erzielen, daran sollen die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Also die Logik dahinter ist jetzt schon gut. Nur das, was... Ja, die Bürgerinnen und Bürger, aber im Sinne von Bürgern, oder wie? Ja, also im Sinne von jeder... Es gibt ja auch Firmen, die machen miese halt, oder, ne? Werden schlechter werden in ihrer Bewertung mit der Zeit. Vor allem auch im Sinne von jeder, der hier rumläuft. Ja. Was die Bundesregierung gemacht hat, zu sagen, wir zahlen mal 10 Milliarden Euro... nehmen wir jetzt, um in Aktien zu investieren, ab 2035 kommen die Renditen davon rum. Ja, und was machen diese Rentenfonds? ESG-Scheiße, ne? Das wäre eigentlich das, aber das findet ihr dann wieder gut, ne? Ja, aber das könnte ja auch ein Grund sein, warum die so willig sind, den Kram vorzutragen. Also wenn ich 10 Milliarden in den DAX stecke, dann steigen die Werte und dann ist das plötzlich teurer. Das ist, weil wenn die jetzt, wenn sie hier... Wenn Sie hier schön die Lobby für den Finanzsektor machen, sagt Ihnen der Finanzsektor, wir versprechen auch, dass davon so ein paar Intimacy Coordinator, Proofreader, Sensitivity Reader und die EI Specialists eingestellt. Ja, das sind dann halt diese Leute, die dann wieder meinen, was sind die Werte, ne? Was sind die Werte, die wir da transportieren? Weil wir können ja nicht fossile Firmen irgendwie damit Geld geben oder so. Nur weil wir vielleicht Plastikkram und so trotzdem brauchen, auch wenn wir meinen, dass wir das alles nicht brauchen. Dominik Engel fragt, ob das nicht Tiermisshandlung ist, wenn man 10 Milliarden in einen DAX steckt. Ah ja, auf einen USB-Stick in Bitcoin geht das schon. Dann hat er aber trotzdem massive Probleme dann mit dem Stuhlgang. Sag mal nicht albern. Dachse sind vegan, das weiß doch jeder. Keine schlechte Idee, nur das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird die Rente davon werden, gut, Sie haben wahrscheinlich noch ein paar Jahre bis zur Rente, aber davon werden Sie wahrscheinlich so gut wie nichts sehen nachher. Ja, das ist das erste Richtige, was er gesagt hat. Sie werden von der Rente nichts sehen. Moment mal, die Rente ist sicher. Das wie kann ist eigentlich die Lage der Unternehmen? Das guckt er auf seine Hände. Und die jetzt am lautesten schreien, sind zum Teil auch die wirklich hervorragend durch diese Krise kommen. Das heißt nicht, dass es die nächsten 5 oder 10 Jahre so ist. Also klar, natürlich mache ich mir Sorge um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Ist das nicht so eine Jesus-Pose mit den offenen Händen? Natürlich macht er sich Sorge um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Das habe ich bisher von ihm auch nicht gehört. Aber nee, der Wirtschaftsstandort ist Deutschland gut, ne? Attraktiv. Wir machen jetzt Transformation. Aber für mich ist nicht entscheidend, was sind die Energiepreise, sondern eher gibt es gute Rahmenbedingungen. Also sind Fachkräfte was? Da. Was? Sind Fachkräfte was? Da, ja. Was? Die sind bald eh alle weg. Aber ja. Was? Energie ist egal. Deswegen ja. Geht auch weg der Hersteller von den Einmachgläsern pleite. Jetzt ist heute war der Hersteller vom Römertopf pleite. Deswegen gehen Schuhhandelsketten pleite. Alle möglichen Leute gegen pleite. Aber bald sind Fachkräfte da. Wird das schon. Und sieht die Innenstadt schon aus wie, ich weiß gar nicht, wie soll ich das sagen, wie eine Geisterstadt oder so ein bisschen. Ja, aber die sind doch alle selber schuld. Die haben einfach nicht vernünftige Kreditverträge mit ihren Banken verhandelt. Das muss man wissen. Mammon, bei dir in der Innenstadt, die arbeiten nur nicht. Die sind nicht insolvent oder so. Naja, wenn die Auslage raus ist aus dem Fenster, sind die auch. Die haben die aufgehört zu arbeiten. Die ist ja nicht weg, die ist nur woanders. Bei uns haben sie jetzt angefangen, den Innenstadtring auf einspurigen Autoverkehr in eine Richtung umzustellen, von vorher zweispurigem Autoverkehr in zwei Richtungen. Und die innere Fahrspur wird nur noch Bussen und Rädern vorbehalten sein. Und die gesamte Wirtschaft in der Innenstadt sagt, seid ihr alle wahnsinnig? Und die Grünen sagen, nee, wir machen das jetzt so. Wir machen einen Verkehrsversuch über mehrere Jahre. Vielleicht wird dann sein, dass auf der einen Spur, die noch übrig ist, dann nur noch Stillstand herrscht, oder wie? Ja, aber zum Beispiel, wenn jemand da reinfährt, dann muss er halt im Zweifelsfall einmal um den ganzen Ring fahren, bis er an dem Punkt ist, wo er rausfahren will, weil halt nur noch in einer Richtung befahren werden kann. Auch schlau, und die Stadt sagt sogar, das kann zu Erhöhung des CO2-Ausstoßes führen, aber wir erhoffen uns, dass die Leute halt auf öffentliche und andere Verkehrsmittel umsteigen. Was halt ganz nett ist, wenn du nur die etwa 90.000 Einwohner unserer Stadt nimmst, aber nicht mehr nett ist, wenn du bedenkst, dass das ein Einzugszentrum für diverse Landgemeinden außenrum ist, die halt eben nicht mit dem Lastenrad in die Stadt fahren, um da am Samstag einkaufen zu gehen. Klingt so ein bisschen wie nach deutscher Umwelthilfe in Dortmund. Ja, also die gleiche Diskussion hatte ich letztens hier mit der Innenstadt in Hannover auch, wo sie genau den gleichen Scheiß natürlich abziehen mit unserem grünen Oberbürgermeister. Und da hast du so ein paar Leute hier von der Innenstadt, Gruppe, die hier Geschäfte betreiben und die auch meinten, ja, von außerhalb müssen Leute eigentlich reinfahren und in diesem Publikum saßen nur irgendwelche jungen Spinner, die irgendwie rumgerotzt haben, dass doch diese dämlichen Autos endlich mal raus müssen und dass das doch alles von gestern wäre und so und dass man da früher die Stadt irgendwie so geplant hätte, dass die Autos irgendwie parken könnten, aber das wäre ja überhaupt gar nicht mehr nötig und Klimawandel und bla bla. Die ganzen Parkhäuser liegen auf der Innenseite des Rings. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, wie die Stadt das meint, dass alle Zufahrten irgendwie möglich sind. Weil dann das weiß nicht, wie viele Ampeln das werden sollen und in welchem Takt dann da gefahren wird. Aber ich bin gespannt. Und das endgültige Argument ist halt, warum ich das hier erwähnt habe, wenn du diesen Verkehrsversuch fährst und dann fährst damit deine Innenstadt vor die Wand, dann ist die weg. Ja? Die kommen ja nicht wieder, wenn du dann sagst, ich habe Pech, ja, das war falsch. Die Leute haben sich umorientiert. Die Läden sind pleite und die kriegst du nicht zurück. Dann kannst du da wunderbar Shisha-Bar, Handyladen, Sportwettladen, Dönerladen aufmachen. Das hatten die Leute auch super Ideen. Man konnte ja mehr Geld geben für irgendwelche Kunstprojekte. Das wäre doch mal was. Unsere Wir haben eine städtische Kunsthalle im Rathaus. Das Rathaus hat über 70 Millionen Euro gekostet und ist vor ungefähr, 12, 13, 14 Jahren gebaut worden. Und dieses Jahr haben sie das Schissding von Kunsthalle für mehrere hunderttausend Euro renoviert. Und ich meine, da wird halt Kunst gezeigt, die in der Stadt ungefähr halt, ich schätze mal vorsichtig, 1% interessiert oder 2. Ich meine, es sind Studenten da, vielleicht 3. Ja, Kunst und Kultur war schon mal eine elitäre Veranstaltung. Aber das verteile ich und dann mit, dass das eben trotzdem sinnvoll ist. Ja, aber wir können nicht die eine Hälfte für das Spielzeug von irgendwelchen Leuten ausgeben und die andere Hälfte ins Ausland verschenken, weil dann sehen wir irgendwann demnächst aus wie ein Slum. Ach, Mann, ey. Fratscher, geh weg. Ja, skip zu Ende. haben wir eine gute Bürokratie, eine gute Regulierung. Haben wir eine gute Bürokratie und eine gute Regulierung? Ja, ja, haben wir vielleicht möglichst wenig Regulierung? Haben wir nein, Wort, ein Wort, das nein. Die Sachen. Mir ist es egal, wir brauchen keinen Strompreis, so, wir brauchen Fachkräfte, eine gute Bürokratie und gute Regulierung. Ja. Das ist alles, was wir brauchen. Die Frage, die ich mich häufig stelle, was braucht es noch, um eine Veränderung zu haben? Häufig sind Krisen ja etwas Gutes, bei allen Schlechten, aber die schaffen häufig ein neues Bewusstsein und zur Veränderung. War ich da etwa kulturmarxistische Talking Points? Oder Hardcore-kapitalistische, ne? Weil, ne, billig kaufen und so. Ja, ja. Hm. Und darauf warte ich noch, dass diese Pandemie und diese Krise, die wir jetzt haben, so ein Aha-Erlebnis in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik auslöst, wo man sagt... Wo man sagt, wir müssen alles umschmeißen. Planung von oben herab. Ja, keine Freiheit mehr. Freiheit ist Knechtschaft. Krieg ist Frieden. Okay, wir haben verstanden, wir müssen jetzt was ändern. Und im Augenblick ist die Mentalität in Deutschland, auch im Politischen, auch zur vorhergehenden Frage, ist so, wir hatten doch so gute 2010er Jahre. Nicht für alle, aber für viele. Wir wollen da wieder hin zurück. Also wir verweigern uns der Zukunft und die Veränderungen umzusetzen. Nee, also es waren die guten 1945 bis 2010er Jahre. Und die haben einen Haufen Leute in diesem Land geprägt und die wissen, dass es noch sowas wie Respekt und Anstand gab. Die wissen, dass Politiker noch Dinge einhalten mussten. Die wissen, dass in Medien auch mal kontroverse Standpunkte ausdiskutiert worden sind und dass nicht so Sachen unter den Tisch ich meine, nicht umsonst hat die Meinhof irgendwo gesessen und andere Leute. Ja? Also es war mal anders in diesem Land. Viele Leute wissen das noch. Das ist das Problem. Es geht nicht um das iPhone aus dem 2210ern oder irgendeinen Scheiß. Ja, aber jetzt steuern wir aber auf das Ende der Geschichte zu, wo endlich das erfüllt wird, was die Geschichte ja will, nämlich Marxismus, Leninismus. Und damit brauchen wir diese sogenannte Meinungsfreiheit und diesen ganzen Kram nicht mehr. Demokratie ist nur der Zug, in den wir einsteigen. Für Digitales, für gesellschaftliche Erneuerung, für soziale Gerechtigkeit, wie diese Dinge, die vielen Menschen wichtig sind. Das ist so mein... Ja, genau. Dementsprechend sind die Kriterien von Habeck auch mittlerweile sowas wie Frauen in Führungspositionen oder so. Der guckt nicht mehr auf die Erträge, auf die Bilanzen oder so. Der guckt ja auf solche Dinge. Ja, das, meine sehr geehrten Damen und Herren, was wir gerade gehört haben, ist sogenanntes Dog-Whistling. Ja. Eine Sorge, dass wir eben immer noch nicht verstanden haben, dass wir uns verändern müssen. Ja, habt ihr noch nicht verstanden, ihr Idioten. Wir müssen uns verändern. Und ich freue mich darauf. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, Fratzler ist dann immer gut auf Linie, ne? Ja, aber da bietet sich ja auch wieder dieser Vergleich mit dem Tauchboot an, ne? Einfach keine weißen Leute einstellen, dann hat man schon die besten Ideen und das ist am besten für alle. Ja, nimm nicht so viel voraus für Sonntag. So makaber das ist, aber ja. Das lernen wir dann am Sonntag, wie das mit dem Tauchboot war. Mit den weißen Leuten. Uff, die Sachen, die ich jetzt gesehen habe, an Reaktionen darauf, die völlig tone-deaf waren. Hieß das nicht irgendwie Titan-Gate auch noch oder so? Also, das ist jetzt, glaube ich, der Name, den sie dem Ganzen gegeben haben, so, was halt völliger Unsinn ist, weil nämlich eine Verschwörung so, aufgedeckt hat. Hieß das Boot nicht so? Ja, das Ding hieß Titan. Nein, es hieß Titan. Das die Gate Firma ist, glaube ich, Titan das Gate. Echt? Echt? Hm. Aber war da nicht auch so eine Aufschrift drauf, die irgendwas mit Gate war? Oder der Laden hieß so irgendwie? Also ich habe ein Bild gesehen, Titan, wo Bill Gates und George Soros drauf waren und man ihnen empfohlen hat, mal die Titanic aufzusuchen. Das ist frech. Ja, ist frech. Aber ich muss sagen, halt, viele Leute haben halt wirklich so reagiert, so naja, die reichen Leute, naja. Gut so, oder dann zwei Reiche auf mehr Reiche auf dem Meeresgrund ist doch gut für uns und so. Nee, hier, pass auf, die Firma hieß Ocean Gate und da stand auch auf dem Ding drauf. Ah, okay. Und das Ding Ocean hieß Titan, ja. Ja, sehr vertrauensvoller, voll vertrauenserweckender Name, ne? Ja, wenn man sich überlegt, was den Titanen passiert ist. Ich glaube, hat Zeus nicht Kronos sogar einen Mann? Achso, ich dachte jetzt an Titanen, das Mensch gefressen oder so. Ich habe auch schon eine Spotify-Playlist gelesen, die ich auch zu lustig fand für das ganze Ding. Aber ja, halt diesen Leuten praktisch oder froh zu sein, dass Menschen tot sind, weil die halt reicher waren als ich, zeugt wirklich davon, dass man das Leben durchgespielt hat. Also ich meine, ich war früher selber so. Ne? Ich war ja auch mal ein Linksradikaler. Ich habe auch gesagt, hier, eat the rich und all diese Dinge. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was das so bedeutet und aber was es so mit sich bringt. Sind die rich denn wenigstens vegan? Kronos hat Uranus entmannt, so war es, siehst du mal. Ja, es wäre natürlich schön, wenn die Gesellschaft in der Beziehung auch ein bisschen durchlässiger wäre, dass wenn man einmal reich ist, dass man nicht irgendwie so auf Ewigkeiten festgeschrieben reich ist oder so. Dass da auch nochmal Durchlässigkeit gibt für andere Leute. Aber ja, und ich habe ja auch schon, gesagt, allein die Sachen, also die Jobs, die Leute haben wollen, Schauspieler, Regisseur, ja, Spieleentwickler, nicht so viele von ja, aber die werden halt besetzt von der Sohn von, der Neffe von, der Sohn von, die Tochter von. Und das ist in Amerika genauso wie hier. Also da wird halt auch wieder, das ist diese, ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegen will. Da entwickelt sich dann Nepotismus. Und dann hat der Schwarzenegger gesagt, hier, frag doch mal, hier, guck doch mal meinen Sohn. Und dann hat Dustin Hoffmann gesagt, stimmt. Aber dafür spielt meine Tochter in deinem Film mit oder irgendwer. Es entwickeln sich immer solche Seilschaften. Das ist ein Problem. Aber, es ist aber auch eine gewisse Art von Normalität. Es darf nur nicht Überhand nehmen. Und ja, es darf es nicht sein, dass der Nepotismus quasi das einzige Qualitätskriterium da ist. Der Nepotismus und Diversität. Nehmen wir mal einmal, ich will jetzt keinen Nepotismus verteidigen. Ja, aber es gibt genug Filme in Hollywood beispielsweise. Das sind Liebhaberprojekte. Ne? Da hast du ein, zwei Produzenten, die 80% des Budgets vorstrecken, dass die dann halt entscheiden können, ja komm, ich will jetzt hier ein paar Leute unterbringen, ist eine Sache. Aber nehmen wir mal das komplette gegenteilige Beispiel, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat Nepotismus überhaupt gar keinen Platz. Und ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Ein ganzes Beispiel. Vom Wirtschaftsministerium gar nicht zu reden. Ne? Ja. Und es ist ja auch so, dass ich schon auch, ich meine, Carrie Fisher ist Nepotismus. Sofia Coppola hat hier Dingens, wie hieß er mit Bill Murray und Scarlett Johansson? Oh. Lost in Translation. Genau, hat den gemacht. Also ich sage ja gar nicht mal, dass das unbedingt schlecht sein muss. Da können großartige Sachen bei rauskommen. Und das, ich habe Bücher von Joe Hill gelesen, dem Sohn von Stephen King. Finde ich super. Ja? Also ich will gar nicht sagen, dass das nicht auch Talent durchaus vererbt werden kann und solche Sachen. Aber man hat halt das Gefühl, dass eigentlich die sich über die Nichtdurchlässigkeit der Gesellschaft beschweren, gerade da oben sitzen und eben überhaupt nicht durchlässig sind. Thema Republica so white oder halt diese ganzen Hierarchien, wo Journalisten halt nicht hinten runterfallen, sondern immer wieder irgendwo unterkommen. Ja, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist eben immer leichter als Selbstreflexion oder so. Ja. Hey, wer sagt dir was gegen Nick Cage im Chat? Nick Cage ist ein großer Mann. Das ist Nicolas fucking Cage. Rainer, bitte. Genau, und weder Elon Musk noch der Androide haben irgendeine Chance gegen Cage. Also sollten wir das mit dem Cage-Match lieber lassen. Das finde ich auch. Nee, ich freue mich schon so auf Renfield. Den habe ich immer noch nicht gesehen, aber den werde ich mir demnächst antun. Den finde ich einfach zu gut, den Mann. Der ist zu lustig. Aber Hups, ich glaube nicht, dass das mit der Geldmengenausweitung zu tun hat, wie ehrlich gesagt, wie durchlässig so eine Gesellschaft ist. Nee, das glaube ich allerdings auch nicht. Ne. Es muss auch so gehen. Wir sind am Ende angelangt. Ja, reicht noch. Aber ist ja fast schon Sonntag, also ist fast back-to-back gestreamt. Also. Republika Stream 1 von X. Ihr grillt jetzt mal eine Runde und legt euch an See oder geht in den Wald, da ist es schön kühl, auch wenn es draußen ein bisschen heißer ist. Aber nicht rauchen, wisst ihr ja, und all die ganzen anderen Sachen machen. Ah, noch ist ein bisschen nass von gestern, aber morgen wird es wieder trocken. Ja, aber trotzdem im Wald nicht rauchen, bitte. Mhm. Wir brauchen den Wald noch, damit wir da hingehen können. Hm? Ja, sonst sagt nur einer, ist wegen dem Klimawandel das da gebrannt oder so. Sonst raucht doch am See. Da ist ja immer gleich auch Löschwasser. Dann verdunstet das Wasser. Und außerdem fördert was der Freiheitdienst, zerschmettert was ihr schadet, liest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf letsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin. Mammon-Magazin! Ja. Mammon-Magazin! Mammon-Magazin! Machen wir. Ja. Ja, macht das. Lasst euch nicht gendern, Leute. Und gebt mal wieder ein Wort. This is Radio Freedom. Bis Sonntag. Tschüss. Ohne Kulturmarxismus. Ha, wer's glaubt.